Test. Und damit herzlich willkommen zu Jockey Drummer Nummer 107. Hallo Thomas. Bonjour, Ambassador. Was für einen Tag haben wir denn heute? Wir haben heute den 18.09., das ist ein September im Jahre 2010, um das hier auch mal festzuhalten. Und es ist ein Samstag. Es ist ein Samstag, richtig. Wir nehmen ja jetzt ganz gerne am Samstag auf, beziehungsweise jetzt das zweite Mal. 15 Uhr Teezeit, heute habe ich keinen Tee, heute will ich auch gar keinen Tee haben. Ich wollte gerade fragen, wie sieht es bei dir mit der Teeversorgung aus? Es ist 15 Uhr ist ja bei uns diesen gesetzlich vorgeschriebene Teezeit. Ich trinke heute Wasser und das reicht mir auch. Das ist hier sonst wieder ein großes Chaos. Ich nehme heute nämlich zum nicht allerersten Mal, aber ich mache das sehr selten am Schreibtisch auf und ich habe das hier alles sehr, zugestellt und das ist etwas eng, wobei ich das hier gerade schon etwas zur Seite geräumt habe. Wo nimmst du denn auf? Nimmst du an eurem Desktop-Rechner auf oder nimmst du bei dir im Zimmer am Schreibtisch auf? An unserem Desktop-Rechner bin ich kaum noch. Ich mache jetzt alles eigentlich an meinem Netbook und bin deshalb auch bei mir wie immer. Nehme nur bei mir auf. Das heißt, du nimmst auf dem Netbook auf. Ja, der ist ja nicht so groß, ne? Am Netbook, ich nehme auf dem Notebook auf, aber ich habe das Netbook bei mir hier an. Ich würde dir mal empfehlen, den Schreibtisch mal ein bisschen aufzuräumen, dann hättest du auch mehr Platz. Ja, es geht auch. Ich habe das gerade hier schon so ein bisschen, aber insgesamt steht das trotzdem recht voll. Und es sind ja auch so ein paar Sachen auf dem Schreibtisch, die hat man da stehen, weil die da hingehören, ne? Aber ist ja auch egal. Hast du denn heute schon Tee getrunken? Nein, ich habe heute noch gar keinen Tee getrunken. Nicht mal zum Frühstück? Nee, nicht mal zum Frühstück. Trinkst du denn heute überhaupt noch Tee? Ich denke mal, ja, vielleicht mache ich mir noch eine Tasse Tee. Ja, so eine andere Tasse, so eine größere Tasse. So. Müsstest? Ja. Ich glaube, das wäre schon gut, wenn du heute noch Tee trinkst. Du musst ja heute lange aufbleiben. So, das ist richtig, dazu kommen wir nachher noch. Wir haben heute wieder sehr viel zu tun. An sich können wir 2 Stunden aufnehmen, an sich habe ich da nichts gegen. Aber trotzdem sollten wir jetzt vielleicht ausnahmsweise mal direkt... Dass wir nicht zu lang werden, sonst haben die Hörer da was dagegen. Das kann natürlich immer gerne sein. Also mehr als 5 Stunden sollen wir jetzt nicht aufnehmen. Das wäre ein neuer Rekord. Also unser Rekord liegt ja jetzt bei 3 Stunden und ich glaube 40 war das in der 100. Aber das... Da wollen wir mal nicht mit anfangen heute. Ich wollte nachher noch ein bisschen lesen. Das mache ich auch noch. Heute ist also vor 20 Minuten, vor 20 Minuten ist ein neues Buch hier gerade mit dem Premium-Versand von Amazon hier angekommen, mit Hermes. Und ich werde nachher nochmal sagen, was genau das denn ist. So, da bin ich mal gespannt. Ich habe auch ein neues Buch heute angefangen. Dann Vorgestern Abend habe ich noch ein Kapitel angefangen. Habe ich ein neues Buch angefangen, habe ich jetzt bei Seite 100 und noch was. Das gefällt mir auch sehr gut, aber da kommen wir nachher zu. Wir beginnen jetzt direkt mal, wir wollen ja die Weeklies der WWE jetzt immer durchbesprechen hier. Das ist TNA Impact. Das bloß nicht. Und da fangen wir mal mit Raw von... Hat aber einen guten Main Event. Das ist schön, das interessiert mich aber nicht wirklich. Mit einem ganz furchtbar gebuckten Ende, aber da erzähle ich dann nachher was drüber. Wir beginnen mit Raw vom 13. September 2010. Das ist Raw Roulette und da sehen wir auch den John Cena und Randy Orton stehen direkt vor der Show da Backstage vor dieser Roulette-Drehscheibe. Und da wird jetzt entscheidet, was für ein Match die Main Event haben werden. Und Moment. Da wird jetzt entschieden, nicht entscheidet. Habe ich das gesagt? Du musst ein bisschen auf deine Grammatik achten. Habe ich das gesagt? Ja. Okay, ja, das tut mir natürlich leid. Da wird. Hast du wieder zu viel Bildzeitung gelesen? Bei Bildzeitung gar nicht, du. Ich habe zuletzt habe ich den Fokus gelesen. Das dürfte nur nicht so schlecht sein. Fokus ist okay. Ach so, ganz kurz, bevor du mit den Weeklies anfängst, hast du eigentlich diese Woche den Stern? Nein, den habe ich diese Woche nicht. Ach so, ich habe den nämlich auch nicht. Sonst hätte ich dich gefragt, welche Musik da besprochen worden ist. Gut, heute in der Emder Zeitung war Bewertung von dem Robin Album 4 Sterne und von Interpol 4,5. Interpol bringe ich mit. Das ist gut. Robin bringe ich mit. Da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, da war ich ja ein bisschen skeptisch und dann habe ich da mal reingehört und die ist verdammt gut geworden. John Cena und Randy Orton stehen vor dieser Roulette-Drehscheibe. Heute wird nämlich entschieden, beziehungsweise es wird jetzt direkt vor der Show Backstage entschieden, was für ein Match die im Main Event aufeinandertreffen. Und dank dieser tollen Drehscheibe wird das ein Tables-Match. Ich habe mich gefreut. Da frage ich mich ja, wie ist es denn, ob diese Drehscheibe wohl irgendwie da so präpariert wurde, dass sie bei diesem Tebelschmelz an. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Die ist präpariert. Also das hat der Schmelzer auch erzählt, die Frage hat er auch bekommen. Die ist präpariert und diese ganzen Segmente mit dem Drehen, die sind ja auch von hinten Backstage. Das macht sie ja nicht vorne irgendwo im Live-Publikum. Das heißt, die sind auch entsprechend voraufgezeichnet. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Vor 3 Jahren gab es das ja wohl schon mal. Und als ich Ja, da hatte ich mich, oder da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, da wurde irgendwie ein First Blood Main Event da erdreht oder irgendwie sowas. Konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Als wir erst gesagt haben, Raw Roulette, da dachte ich, ach, da werden dann so ähnlich wie bei Cyber Sunday Zufallspaarungen bestimmt. Ich wusste gar nicht, dass es nur um diese Stipulations geht. Also das wusste ich interessanterweise noch sehr genau, obwohl ich vor 3 Jahren noch nicht regelmäßig geguckt habe, aber okay. Auf jeden Fall Tables Match. So, dann sehen wir den Raw Gast Star oder Gast Host. Ja, Gast Host ist es ja nicht mehr, er kann ja nichts mehr entscheiden. Gast Star. Ja, ich weiß, ich habe hier auch Guest Star aufgeschrieben, deshalb lese ich es ja so vor. Chad Okoshinsho von den Cincinnati Bengals Pro Bowler. So ist das. War ja Pro Bowler. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Muss also stimmen. Sehr beliebt. Muss also in Amerika durchaus bekannter Mensch sein. Sagt mir nichts. Aber. Weil der aus dem Team, ich glaube, das ist ja irgendwie NFL-Footballspieler, obwohl der sah nicht so kräftig aus. Der sah eigentlich, ich weiß ich nicht, für einen Basketballspieler war er dann wiederum aber auch zu klein, aber es war wohl irgendwie eine Footballmannschaft, nehme ich an. Und er hat wohl auch seine eigene Reality-TV-Show. Und die Raw-Sendung war wohl in der Stadt, wo die Mannschaft, bei der er spielt, halt beheimatet ist. Deshalb wird er da wohl so eine große Reaktion bekommen haben. Aha. Miss kommt dazu und die beiden diskutieren so ein bisschen, wer von beiden denn der Bessere ist. Und dann meldet sich der GM via E-Mail. Miss hat ein neues T-Shirt. Ja, ist das so? Ja, und dann meldet sich der GM via E-Mail und lässt das Rad drehen. Und dabei kommt raus, ein Submission-Match. Miss wird heute ein Submission-Match haben und dieser nette Chad. Ich habe es hier einmal mit C und einmal mit S geschrieben. Ich weiß nicht, was die richtige Schreibweise ist. Ich denke mal mit C. Mit C. Ja. Ich hatte mich an Den kann den anderen Chat erinnert gefühlt. Orichinski oder wie hieß der Nachbar noch? Okocincho. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Okocincho oder so. Ja, und der Chat, der wählt den Gegner vom Miss im Submission Match und das ist der Daniel Bryan. So, das Match beginnt. Miss unterbricht das Match sehr schnell, um sicherzustellen, dass er keine Verletzung davon. Also, ja, er spielt eine Verletzung draußen und sagt, ja, ich werde jetzt nicht weiterkämpfen, damit ich am Sonntag bei Night of Champions auch antreten kann. Und stattdessen schickt Miz seinen Rookie Alex Riley in den Ring. Sein Ex-Rookie. Ja, weil Miss möchte ja Interessant. nicht verlieren. Stattdessen schickt er einfach einen Ersatzkämpfer und der GM hat da wohl auch nichts dagegen. Ja, sehr interessant. War so ein bisschen wir, aber okay. Daniel Bryan besiegt Alex Riley innerhalb weniger Sekunden via Label Lock. Danach gibt es noch einen Angriff von Miz. Bryan kontert hier allerdings mit dem Label Lock und Miz tappt auf dem US-Title aus. Ist natürlich jetzt kein Match mehr. Aber hier der Aufbau zu dem Match zwischen den beiden am Sonntag. Das war schon mal schön. Hat mir gefallen. Mal abgesehen davon, dass es das mit dem Match ein bisschen chaotisch und so war, dass er den reinschickt, aber an sich war es alles okay, war gut. Hat mir gefallen. Aber auch, das fand ich aber auch gut so, dass sie das alles ein bisschen nicht so als richtiges Match gemacht haben, weil ansonsten hätte das ja keinen Sinn, dass sie das Match beim Pay-Per-View machen, wenn Das sie ist jetzt richtig. schon irgendwie ein hochformatiges 10-Minuten-Match bei Raw zeigen. Das wäre ja Blödsinn. Ja, das dachte ich nämlich auch, als ich dann gehört hatte, dass es zu dem Match kommt. Da dachte ich auch, na, das ist ja jetzt aber nicht so gut. Aber okay. Dachte ich auch. Das haben sie aber eigentlich gut gelöst. Und das ist eigentlich auch das Match, auf das ich beim Pay-Per-View am meisten gespannt bin. Wo ich auch auf das Ergebnis des Matches sehr gespannt bin, weil ich weiß bei dem noch gar nicht, was ich tippen soll. Sag mal, du rufst hier heute auch wieder mit deinem alten iPhone an, wa? Woran erkennst du das? An der Telefonnummer. Wie meine Telefonnummer kannst du sehen? Ja, die kann ich sehen. Das geht ja nicht. Sehr interessant. Ist dir das alte Telefon nochmal aus der Hand gefallen und dann war es kaputt, oder wie? Nee, das ist ja das alte Telefon. Ja, ich meine das neue. Entschuldigung. Nee, ich habe ja, solange ich hier diesen Vertrag noch laufen habe, ich habe ja das beim letzten Mal getestet mit dem anderen, das ging gut. Ah ja, stimmt, das kostet der dann was. Der kostet dann irgendwie 3 Euro und solange ich hier diesen alten Vertrag noch habe und den ich kündige, kann ich mir ja die 3 Euro noch sparen. Mhm. Das andere ist ja im Wesentlichen gedacht für unterwegs. Ja. Das hier ist ja, im Moment benutze ich dann ja im Wesentlichen für zu Hause und fürs Websurfen. Mhm. Edge besiegt Evan Bourne klar in einer Bodyslam-Challenge. Es folgt der Spear. Und dann kommt der GM und verkündet, dass es eine zweite Challenge gibt, die Edge bestreiten muss. Denn er hat sich ja vor 2 Wochen da extra aus diesem Elimination-Match eliminiert gelassen. Er ließ sich vor 2 Wochen extra aus diesem Elimination-Match eliminieren, wer sich dann noch dran erinnern kann. Und deshalb muss er jetzt noch gegen Mark Henry in einer Bodyslam-Challenge dran. Mark Henry besiegt Edge hier auch klar in einer Bodyslam-Challenge wiederum. Ja, das war so das, was nicht so schön war. Das ist das, also... Das ist das, wenn aktuell solche Roulette-Matches oder solche Viewer-Choice-Sachen gemacht werden, dann kommen immer solche solche kindermäßigen Sachen hier. Das ist dann natürlich nicht so gut, aber ansonsten war diese Sendung recht gut. Ja, das Problem ist, in dem Segment sahen jetzt alle irgendwie relativ schwach aus. Evan Bourne, das fing eigentlich ganz gut an, weil ein paar Mal hat am Anfang dann Evan Bourne sich quasi gegen den Buddy Slam gewehrt. Das erinnerte mich so ein bisschen wie beim Royal Rumble, wenn Leute versuchen, sich zu wehren. Ja, genau, anfangs sah die auch noch, ach, da können sie ja ein schönes Match machen, aber dann war es auch schon wieder fast vorbei. Genau, das war dann leider ging nur eine Minute, da war das richtig schön und dann war es vorbei und dann sah Evan Bourne aus wie der letzte Jobber und dann kam noch Mark Henry rein und hat dann mit seinem Finishing-Move Edge innerhalb von einer Minute besiegt. Da sah Edge irgendwie aus wie der letzte Jobber und das geht ja nicht. Weil und dann wurde Mark Henry gespeert und Mark Henry sah auch wieder aus wie der letzte Jobber. Ja, gar nicht beim Pay-Per-View auf, da macht ja überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Also vom Booking her war das eine Katastrophe. Was ich lustig fand, war vorher, war das nicht vor diesem Match, da war doch dieses Segment, als sie hinten dieses Rad gedreht haben. Da hat Jillian dieses Rad gedreht und sang diesen 80er-Jahre-Hit You Spin Me Like a Record. Round, round und Edge stand daneben und hat fröhlich mitgesungen. Ja, das war gut, das stimmt. Bis er sich dann irgendwann erschrocken hat und gemerkt hat, was er da eigentlich tut. Das fand ich, das war das beste Segment beim Raddrehen. Mhm, das stimmt, das war gut. Es folgt ein Song and Dance Match. R-Truth und. Also, das heißt, einer muss was singen und der andere tanzt. R-Truth und Eve Torres besiegen Teddy Biasi hier und Maurice aus. Ja, weil das Publikum für die mehr klatscht, natürlich. Den das Song, den. Sehr verkürzt dargestellt. Mhm. Den Song, den R-Truth da gesungen hat, das war übrigens sein neuer Entrance-Song. Ach, was für ein Zufall. Das wusste R-Truth ja eigentlich gar nicht, dass Song und ein Song-Contest ausgewählt wird. Aber er hatte zufälligerweise einen neuen Titelsong dabei. Ja, yay, wie das zustande kam. Also, das sind so Sachen beim Booking, wo ich sage, das ist jetzt auch, jetzt reicht doch, das ist dann auch Kindergarten, dass sie dann sowas machen, weil da weiß man dann einfach klar, dass mit dieser Raddreherei, das ist alles natürlich nicht echt. Ja, aber das finde ich, nee, das war wahrscheinlich so, R-Truth hat der Song so gut gefallen, dass er danach gesagt hat, super Leute, ich brauche sowieso mal einen neuen Song, ja, dann machen wir den nochmal als mal einen neuen Entrance-Song. So läuft, ja. So lief das wahrscheinlich dann eher. Ja, glaube ich nicht. Aber was ich super fand in dem Segment, also dieser neue Song von R-Truth, der ist ja okay, ist im Prinzip genau dasselbe. Der ist schön rockig, da kann man nichts gegen sagen. Das Einzige ist dann dieses, wie heißt es, Let's Crank oder so. Let's Crank it up, irgendwie sowas. Ja, was ist damit? Let's Crank, ich weiß aber nicht, ich weiß, dass es im Hip-Hop eine Musikrichtung gibt, die durch diesen Lil Wayne vertreten wird, die Crank heißt. Das ist diese spezielle Form von Hip-Hop, aber was das jetzt wirklich bedeutet, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass das eher was nicht Jugendfreies ist und ich weiß nicht, ob das dann so eine gute Idee ist, ihn da jedes Mal einmarschieren zu lassen und die Kinder da irgendwas nicht Jugendfreies schreien zu lassen. Weißt du denn, wie man das buchstabiert? C-R-U-N-K. C-R-U-N-K? Bitte? Okay, C-R-U-N-K, dann können wir das ja mal hier bei Leo... gerade mal nach. Da musst du wahrscheinlich eher so ein Slang-Wörterbuch nachgucken. Ja, die haben ja auch Slangs, du, die haben recht viel. Ach so. Too crank. Genau. Was das übersetzt heißt, weiß ich nicht. Ich weiß, wie gesagt, nur, dass dann diese ganzen Leute kommen, die aus Florida oder wo ist das da? Lil Wayne und die Leute, dass das durch die Medien vertreten wird. Das aber eigentlich Bessere an diesem Song and Dance Contest war, dass Ted DiBiase dann My Way von Frank Sinatra a cappella singen musste. Das hat er nicht besonders gut gemacht, aber jetzt auch nicht so schlecht wie Jillian oder so. Und Maurice hat währenddessen einen überhaupt nicht dazu passenden Ausdruckstanz gemacht. Das war ein sehr schönes Segment. Also Ted DiBiase ist, glaube ich, der sah in den letzten Wochen so schlecht aus, hatte so wenig Charisma, dass ich glaube, die WWE wollte ihn absichtlich damit ein bisschen ärgern. Mhm. Also hier gibt's. Hast du jetzt Crunk nachgeguckt oder was hast du? Ja, ich bin gerade dabei, das ist in diesem Forum. Da steht eine Definition: Crunk gleich the state of being high on marijuana and drunk at the same time. Also auf Drogen und betrunken. Zur gleichen Zeit. Das passt ungefähr zu dem, was ich mir da drunter vorstellen würde. Das ist nicht so richtig PG, ne? Also ich weiß nicht, ob das schon so sehr ist, interessant. Da einmarschiert und dann den Kindern sagt, jetzt singt mal schön mit. Also Marihuana und Alkohol. Das ja. Naja, also John Cenas Finisher darf nicht mehr FU heißen, aber R-Truth darf die Kinder anstiften, Marihuana zu nehmen und Alkohol zu trinken zur gleichen Zeit. Ja. Das wird ja eine Fehde, obwohl, nee, R-Truth ist ja nicht mehr bei SmackDown, sonst hätte man ja eine Fehde mit CM Punk machen. Es gibt übrigens zu WrestleMania 27 schon einige Gerüchte, darunter auch einige Heel-Turns und R-Truth habe ich da auch gelesen. Da kann er ja, das Einzige, was bei ihm ja im Moment ankommt, ist ja nicht sein Wrestling, sondern das ist ja dieser Einmarsch mit der Publikumsbeteiligung beim Singen, das kann er ja dann vergessen. Das heißt, dann hat er ja gar nichts mehr, womit er irgendwie overkommt. Das ist ja Murks. Tja. Zack Ryder meint Backstage zu Edge, dass er kein Werkzeug wäre, bezogen auf die letzte Woche. Sheamus kommt dazu und sagt, Edge, jetzt guck du mal, was ich gleich mit dem John Morrison mache, denn es folgt ein False Count Anywhere Match, wie vorher da mit dem Rädchen entschieden wurde. Und hier besiegt... Das war auch übrigens schön. Wer hat da das Rad gedreht? Waren das nicht... Waren das die Bella Twins? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da war noch... Irgendjemand war da mit dem, die da standen und irgendjemanden, den die nicht mochten. Aber da... Ja, Sheamus stand ja wieder da, daneben. Und gut war die Reaktion von Sheamus. Der ist wirklich... also der kommt sehr überzeugend rüber, so als Persönlichkeit. Der meinte dann noch... Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, nur mach schon. Und das so ganz so richtig fies und böse. Haben mir auch sehr gut gefallen. Mhm, genau, sowas. Sheamus besiegt John Morrison, da Chris Jericho mit einem Stil... Ja, aber Moment, jetzt musst du mal erstmal noch mal erzählen, was da noch für ein tolles Segment mit John Morrison war, bevor er überhaupt mal in die Halle gegangen ist. Da haben sie ja noch Backstage dieses spezielle Training von ihm gezeigt. Ach ja, das Lipperkur nennt sich das ja, das hatten wir ja auch mal in der Schule, er ist da... praktisch über diese ganzen Sachen, die da backstage standen, gesprungen. Also es war schon sehr interessant. Also das war schon beeindruckend. Das ist der Wahnsinn. Das habt ihr in der Schule gemacht? Das habt ihr aber nicht so gut hingekriegt wie er, oder? Nein, das natürlich nicht. Aber so in der Art haben wir das in der Schule auch gemacht. Das wusste ich gar nicht. Also das hatten sie dann, als die Kommentatoren hatten das erzählt, beziehungsweise der Michael Cole hat das erklärt, was es ist. Und dann hat Jerry Lawler gesagt, jetzt hast du es aber auch geschafft, etwas, was richtig spannend aussah, ganz langweilig zu erklären. Ja. Ja, und dann ist John Morrison da so auf dem Boden gelandet und dann ging er zu seinem Match. Und das war False Count Anywhere. Sheamus, bedingt John Morrison, da Chris Jericho mit einem Stiche eingreift. Es gibt vor allem einen sehr tollen Spot. Und zwar steht da John Morrison auf diesem Entrance-Set oben drauf. Und zwar auf diesem, es gibt ja jetzt mit diesem HD-Zeus noch diese... Dieses so halbrunde Dingens, was da ist, dieser Bildschirm vorne. Da war der drauf und ist runtergesprungen. Via Crossbody. Das war schon sehr schön. Ja, ja. Das ist etwas, das kann man in zukünftigen Intro-Sequenzen sehr gut zeigen. Für mich hätte das der 3-Count sein müssen. Ja, also dann kommt schon mal, kommt Chris Jericho von hinten mit dem Steel Share und gibt Sheamus da den Sieg. Ich habe den ganzen. Ja, das Problem fand ich an dem Segment war, dass. Sheamus ausgekickt hat. Das wäre besser gewesen, wenn nach diesem Splash dann Chris Jericho, während John Morrison ihn Sheamus covert, ihn direkt geschlagen hätte. Das stimmt natürlich. Sheamus hat erstmal ganz normal ausgekickt und das mit dem Stuhlschlag kam dann einen Moment später. Das fand ich schlecht. Mhm. Ich fand außerdem noch, es gab noch ein Segment, das war so von der Körperbeherrschung fast noch schwieriger. Ja, also da, als Seamus, da waren die auch auf diesem Entrance-Set, aber halt nicht oben, also auf dieser normalen Rampe. Und Seamus hat da John Morrison runtergeworfen. Der ist dann ja dieser Betonboden daneben. Und John Morrison hat da dann so eine Schraube in der Luft gedreht, einige Schrauben, und stand da dann wirklich gerade. Es war sehr spektakulär, weil er sich dann halt einmal in der Luft gedreht hat wirklich, aber dann auch wieder so, dass er nach vorne zu Seamus geguckt hat. Ja, und das war nicht so ein normaler Salto nach oben, den können ja viele, auch wenn das sehr beeindruckend ist. Es war halt so eine Schraube, nennt sich also, das, glaube ich. Genau, das war im Prinzip ein Salto so in Schräglage. Mhm. Das ist schon sehr, sehr schwierig, das kriege ich auch nur mit sehr, sehr viel Übung hin. Ja, ja. Ich habe dem Match 2 Sterne gegeben, war nun wrestlerisch nun natürlich nicht so toll, aber es gab tolle Spots. Also mir hat das Match ja toll gefallen. Mir auch, also das ist etwas, das würde ich gerne nochmal sehen, also das können Sie später auch gerne mal auf so eine Best-of-DVD von John Morrison mit draufpacken. Also ich habe mich ja ein bisschen geärgert über das Ende, obwohl ich würde mich ja freuen, wenn Chris Jericho noch, wenn er jetzt seinen Vertrag dann doch unterschreibt und länger in der WWE bleibt, wenn es eine Fehde zwischen Jericho und John Morrison gab, aber das ist so ein Match, das wäre auch toll. Damit hätten sie John Morrison zum Star machen können. Da hätten sie sagen können, komm, hier, John Morrison kommt in die Six-Pack-Challenge und nicht Chris Jericho und wird mal wirklich so auf dieses Main-Event-Level gehoben. Ja, also, in dem Match, das sollten wir noch kurz erwähnen, ging es ja darum, wenn John Morrison hier gewinnt, kommt er statt Chris Jericho in die Six-Pack-Challenge, hat er aber natürlich noch nicht geschafft. Das hatten wir gar nicht erwähnt. Was mich geärgert hat, also sie müssten mal aus meiner Sicht wieder einen vernünftigen Manager finden, Manager für John Morrison, damit der die Promos für ihn machen kann, weil das kann er halt nicht. Und ihn dann aber tatsächlich auf Main-Event-Level heben. Ja, so langsam hat er das jetzt wirklich mal verdient. Ja. Ja, wrestlerisch 2 Sterne, vom Gefühl her gibt es aber mehr Sterne, denn es war wirklich sehr unterhaltsam. Ja, hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. Sehr zu empfehlen. Chris Jericho sitzt da im Ring auf seinem Steel-Chair und meint, dass er hier bleibt, bis er das bekommt, was er verdient. Und zwar, dass er wieder in die Six-Pack-Challenge kommt, ansonsten wird er WWE verlassen. Vorher wird er allerdings aufdecken, wer der General Manager ist und den mal so ordentlich fertig machen. Der General Manager schreibt dann mal, nee, no chance in hell. Und verkündet, dass die Six-Pack-Challenge ein Elimination-Match wird. Das ist schon mal sehr gut, das freut mich. Ja, was mir an dem Segment gut gefallen hat, wo der dann dieses Vorlesen vom General Manager war, dass Michael Cole hat ja mal so seine Einleitung, die er sagt, I receive Mail and I quote und so, dieses ganze Drumherum, und dann hat Chris Jericho ihn da aber immer unterbrochen und gesagt, wir wissen, dass du eine Mail gekriegt hast, lese schon vor. Mhm. Und ja. Das hat er jedes Mal gemacht, weil da kamen ja mehrere hintereinander. Und das, da war Chris Jericho wieder so von der Promo-Seite her in Höchstform. Mhm. Ja, und der GM... Und hat ihn da übrigens dafür sehr bejubelt, weil das Publikum dieses Getue da mit diesem komischen Klingelton und so ziemlich albern findet. Und jedes Mal, wenn... Ja, das wird ja sowieso immer sehr, sehr stark ausgebuht. Genau, und aber wenn dann Chris Jericho ihn dann noch quasi angefaucht hat, er soll dann vorlesen, dann wurde Chris Jericho in dem Moment ziemlich bejubelt. Mhm. Ja, und der GM schreibt auch, dass Chris Jericho wieder in dem Match bei Night of Champions ist. Sollte er jetzt sein kommendes Match gewinnen, und da Chris Jericho ja mal meint, er wäre der Beste in der Welt, hier in dem Business, the best at in the world at what I do, wird das Ganze auch ein Handicap-Match sein. Und kein normales Handicap-Match, nämlich in einem Steel Cage. Den Steel Cage, den hatte ich da am Anfang der Sendung schon gesehen, der hang da. Und da WWE eigentlich keine Steel Cages mitnimmt, wenn die nicht eingesetzt werden, konnte man davon ausgehen, dass der auch eingesetzt wird halt. Und hier wurde das dann Steel Cage Handicap-Match, Chris Jericho gegen die Hart Dynasty. Ja, vom Booking her natürlich wieder absolut dämlich, weil jetzt quasi 2 Babyfaces gegen einen Heel. Das heißt, der Heel in Unterzahl, eigentlich der, mit dem man Mitleid haben muss, dann noch derjenige, der da auf das Match gar nicht vorbereitet ist. Also das war vom Booking her, war das schon eine ziemliche Katastrophe. Und dann war auch für mich nicht klar am Anfang, wie sind denn jetzt eigentlich die Regeln? Weil einmal hieß es kurz von den Kommentatoren, das wäre ein Elimination-Match und Chris Jericho müsste beide besiegen. Da habe ich schon gesagt, was soll das denn, beide besiegen? Entweder ist er aus dem Käfig raus oder ist nicht raus. Das heißt, wenn er einen pinnt, dann muss er wieder reinklettern. Oder was soll das jetzt mit beide besiegen? Aber das haben sie dann auch nur einmal gesagt und spielte keine Rolle. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber egal. DJs, DJ, ja. D.H. Smith, der entkommt schon mal dem Käfig alleine, sodass Chris Jericho und Tyson Kidd noch drin sind. Ja, was auch wieder dämlich ist, weil jetzt natürlich klar ist, weil zu dem Zeitpunkt kletterten Smith und Tyson Kidd gleichzeitig hoch und der Tyson Kidd wurde aufgehalten von Chris Jericho. Das hätte D.H. Smith eigentlich sehen müssen, aber er ist ja dämlich, weil man muss ja die Babyfaces als dumme Idioten darstellen. Und dann springt er trotzdem raus und lässt quasi seinen Kumpel dann ein Einzelmatch da bestreiten, statt einfach wieder dann auch runterzugehen in den Käfig. Ja, war halt schon so in der Vorfreude, super, jetzt gewinnen wir. Und ja. Ja, das spricht dann dafür, dass halt die Babyfaces dumm sind. Das ist vom Booking her war das schlecht. Aber das Match, was dann kam zwischen Jericho und Tyson Kidd, war super. Ja, das war okay. Super will ich nur nicht sagen, das war okay. Und Tyson Kidd geht dann. Also für die kurze Zeit war es super. Ja, es war halt zu kurz. Chris Jericho und Tyson Kidd sind dann am Ende auf der Ecke. Tyson Kidd sieht so aus, als würde er dann eine Hurricane Rana runter zeigen. Chris Jericho lässt den dann aber da so hängen und springt da dann so runter. Es sah fast so nach einem Tombstone von der Ecke aus. Sollte natürlich die Walls of Jericho werden und in einer spektakulären Walls of Jericho gibt der Herr Tyson Kidd dann auch auf. Ja, also schwierig zu beschreiben, der Move, aber sah sehr spektakulär aus. Man könnte fast meinen, Chris Jericho hätte einen Tombstone da von der Ecke zeigen wollen. Ja. Interessanterweise hat Chris Jericho ja das Match quasi in seiner Anzughose bestritten, weil das war ja ein Überraschungsmatch. Das kam auch noch dazu, das war auch ein bisschen komisch, also nicht in normaler Wrestling. Das sah aber ganz gut aus, das macht das irgendwie so ein bisschen besser. Also ich fand das auch okay. Sah sehr schön aus. Aber wie gesagt, die Hard Dynasty, ich vermute mal, dass die bei Night of Champions verlieren werden und so langsam untergehen, was schade ist, weil für mich war so die positive Überraschung der Woche, ich habe heute auch noch SmackDown gesehen, Tyson Kidd, also der hatte zwei ganz ausgezeichnete Auftritte. Mhm. Mit dem sollten sie mal ein bisschen mehr machen. Vielleicht, dass sie dann doch die Hard Dynasty wieder auseinanderbringen und ich könnte mir zum Beispiel Tyson Kidd wäre viel besser im Tag Team mit Evan Bourne. So, es folgt ein albernes Trading Places Match, da muss sich der Gegner kleiden wie sein Gegner. Das heißt, Goldust tritt verkleidet als William Regal auf und besiegt William Regal, der wiederum als Goldust verkleidet ist, innerhalb weniger Sekunden durch einen Schlag mit einem Schlagring. Da müssen wir, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Überflüssig. Ja. So, Chad präsentiert sich als Special Enforcer und holt da Randy Orton und John Cena zu dem Tables Match rein. Raus. Nee, nicht als Special Enforcer, als Special Ringsprecher. Ja, Enforcer ist Ringsprecher. Enforcer ist nicht Ringsprecher. Der Enforcer ist Special Enforcer bei Matches. Das sind die, die außerhalb des Rings aufpassen, dass keiner eingreift und so. Ja, wurde nicht. Ich meine, die Kommentatoren meinten irgendwas von Enforcer, aber egal. Nee, das ist. Er war jetzt Ringsprecher. Enforcer ist zum Beispiel, wie das bei der WrestleMania 1 war, als Muhammad Ali dann außerhalb des Rings im Main Event aufgepasst hat und beispielsweise. Ja, das ist schon richtig, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, aber ich meine sogar, dass gesagt wurde, aber ich meine natürlich Ringsprecher. So, während des Matches kommt Nexus. Der Hintergrund unter anderem, dass die sowas gar nicht machen dürfen, ist, diese Profisportler, die haben das meistens in ihren Verträgen stehen. Die dürfen bei solchen Auftritten körperlich nicht tätig werden, weil es dann eine Verletzungsgefahr gibt. Während des Matches kommt Nexus rein. John Cena wirft dann den Heath Slater durch einen Tisch nach draußen. Randy Orton wirft wiederum Justin Gabriel von dem Turnbuckle nach draußen durch einen Tisch. Randy Orton stößt wiederum Wade Barrett da nach draußen durch einen Tisch auch. Am Kommentatorenpult, da kommt er auch recht stark auf mit dem Kopf auf, aber egal. Chris Jericho und Edge wollen dann Orton abfertigen, dieser wehrt sich. Und Edge speert Chris Jericho unbeabsichtigt durch einen Tisch in der Ecke. Sheamus schlägt Randy Orton nieder. John Cena verpasst Sheamus den Attitude Adjustment auf außerhalb des Rings. Im Ring folgt der Attitude Adjustment durch den Tisch gegen Randy Orton, aber Randy Orton kontert mit dem RKO und Randy Orton gewinnt. Das sah sehr gut aus, als Cena da den, ich finde den Namen viel zu lang, den Attitude Adjustment durch den Tisch zeigen wollte. Und in der Luft, man konnte das in dem Replay sehr gut sehen, hielt Randy Orton da dann kurz ein und kurz an und wendete das Ganze in den RKO um. Das wurde sehr gut dargestellt. Oh ja, und das ist der Sieg für Randy Orton. Sehr viele Eingriffe, aber gefiel mir sehr gut. Also ich fand das zwar unterhaltsam, aber das Booking selber fand ich ziemlich TNA-lastig, weil jeder eigentlich mit Ausnahme von Randy Orton sahen alle ziemlich schlecht aus. Und alle kämpfen ja irgendwie um den Titel. Also das heißt, sie wollen am Ende jetzt deutlich machen, dass eigentlich nur Randy Orton den Titel gewinnen kann. Weil alle anderen sowieso alles Loser sind. Ich fand dieses letzte Segment fand ich ziemlich schwach. Ich wusste zwar die Idee, aber Randy Orton ist zuerst durch den Tisch geflogen. Das heißt, technisch hätte Randy Orton eigentlich verlieren müssen. Die haben das dann versucht noch. Nee, er hat ja ein RKO durch den Tisch. Das ist ja in Ordnung gewesen. Nee, am Tables Match ist der zuerst durch den Tisch fällt, der hat dann verloren. Das heißt, Randy Orton hat ganz klar technisch verloren. Es war auch tatsächlich so, dass bei der WWE es anders geplant war, dieses Finish. Es war an sich so geplant, dass beide ungefähr zeitgleich durch den Tisch fallen, dass der Ringrichter dann ganz überrascht guckt und nochmal nachdenkt und vielleicht sogar nochmal irgendwie im Monitor sich eine Zeitlupe anguckt und dann erst Randy Orton zum Sieger bestimmt. Ja, dann haben die WWE-Leute hinter den Kulissen gesehen, also hier ist blöd hier mit den Zeitlupen. Wir haben im Prinzip nur diese eine Perspektive, wo das noch so halbwegs akzeptabel aussieht, aber das mit dem Ringrichter verwirrt gucken und so weiter, das können wir jetzt nicht machen. Das war eindeutig, dass Randy Orton, das war zu eindeutig, dass Randy Orton zuerst durch den Tisch gegangen ist. Das fand ich eigentlich gar nicht. Ich meine, das haben sie gesagt, komm, Ringrichter, dann haben sie dem quasi über sein Headset ein Kommando gegeben und gesagt, einfach hier, mach einfach Randy Orton zum Sieger. Das andere lassen wir alles weg. Das fand ich eigentlich gar nicht. Ich meine, das ist beim RKO halt ganz normal, dass man da. Also ich fand sehr gut. Also das Problem von so einem Move manchmal ist auch, dass das gar nicht so auffällt, dass der Gegner das gekonnt hat, aber das finde ich, sah hier sehr gut aus. 3 Sterne für dieses Match und insgesamt eine, finde ich, sehr gute Season Premiere Ausgabe von Raw. Mit 2 bis 3 sehr guten Matches. Also mir haben die 3 Matches auch gut gefallen. Ich fand das Booking zwar eine Katastrophe, ich habe mich aber trotzdem... Das fand ich nicht. Ich habe mich trotzdem sehr gut unterhalten gefühlt. Also wenn ich dann nicht über das Booking nachgedacht habe und nur die Matches mir angeguckt habe, speziell das John Morrison-Match, muss ich sagen, fand ich das auch eine sehr gute Ausgabe. Das Booking fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Für den Pay-Per-View hat das jetzt natürlich gar nichts gebracht. Das weiß ich nicht. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also der Pay-Per-View wurde bei Raw wirklich nicht fantastisch aufgebaut. Man mag nun nicht unbedingt gemerkt haben, dass da Sonntag ein Pay-Per-View kommt, aber eigentlich war das auch ganz in Ordnung. Also wenn man weiß, dass der Pay-Per-View kommt, dann weiß man es ja sowieso, aber ansonsten wurde da nicht groß drum geworben. Also die meisten gehen davon aus, dass der Pay-Per-View innerhalb der USA wahrscheinlich wieder unter 100.000 Buys haben wird, was für WWE eigentlich eine Katastrophe ist. Ja, ich denke auch mal, dass der nicht gerade so viele Buys ziehen wird. Vor allem Night of Champions nicht. Das ist ja bekannt aus Vorjahren. Ja. Dass das nicht der interessanteste Pay-Per-View ist. Was eigentlich ein Trauerspiel ist, aber das liegt halt daran, dass die WWE es geschafft hat, dass die Titel im Prinzip überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Weil die einfach die Titelwechsel viel zu häufig gemacht haben. Ja, aber ich glaube, daran liegt das nicht so dramatisch. Ich glaube schon, dass das da eine Rolle ist. Das glaube ich nicht. NXT Season Nummer 3, Episode 2. Ja, das war super. Was übrigens noch erwähnt werden muss, wir haben ja hier der neue Theme-Song von NXT, ist ja übrigens von Kevin Rudolph, der hat ja auch ein neues Album. Hat er das? Ja, ich habe da direkt mal nachgeguckt und er hat schon seit einiger Zeit ein neues Album. Ich gucke gerade nochmal, seit wann, genau. Ich habe das gar nicht mitbekommen, ich habe das auch gesehen. Nee, ich wollte das letzte Woche schon sagen, hatte das aber vergessen. Man muss ja überhaupt sagen, dass die WWE sehr gerne Sachen von Kevin Rudolph nimmt. Das ist ja schon das dritte Mal in recht naher Zeit, dass die einen Song von dem als Theme-Song genommen haben. Ja, das ist ja an sich auch immer so dieselbe Art und Weise, die Musik. Ja, das passt sehr gut jetzt zu der neuen Zeit von WWE. Ist irgendwie eine sehr optimistisch, so upbeat Geschichte gefällt mir an sich sehr gut. Das passt sehr gut jetzt so zu der Zeit. So, das Album heißt To The Sky, das gibt's schon seit dem 15. Juni und das kann man bei Amazon bestellen für unschlagbare 25,99 €. Als CD und der MP3-Download kostet wahrscheinlich irgendwie 8 oder 9 Euro, ne? 9,63 €. Ja, da kann man sich besser die MP3s kaufen. Ja, das könnte man auch mal demnächst machen. Und ich habe mal rumgeguckt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass bei NXT mal jemand ein Foto gemacht hat, dass die Halle sehr leer war. Und ich habe da mal drauf geachtet und man hat wirklich einige leere Plätze gesehen, wenn man da mal so drauf geachtet hat. Ich denke, also die haben, da habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet, die haben wirklich größtenteils nur die eine Hälfte gezeigt. Und selbst bei diesem Wettbewerb, wo das rum da um diesen Ring ging, kommen wir nachher zu, wenn wir da sind, der da wirklich drauf geachtet, die andere Seite nur so ein ganz bisschen zu zeigen und da dann schnell wieder mit der Kamera wegzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da viele Leute rübergesetzt haben, damit das nicht so leer aussieht. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob NXT vor oder nach der SmackDown-Aufzeichnung läuft, aber wenn man das weiß, dann kann man ja sagen, gut, wenn es halt vor SmackDown ist, dann kommt man halt später. Und wenn es halt nach SmackDown ist... Das hast du letzte Mal schon erzählt. Ja. Ja. Ist auch egal, ob es jetzt vorher oder nachher, man kann ja kommen, wie man will. Wenn man diese Folge nicht gesehen hat, da hätte man natürlich eine Chance gehabt, weil das war ja nun wirklich mit Ausnahme die beste Wrestling Weekly Show, die es jemals gab. Ja, natürlich. Besser. Aber generell, wenn ich mir da Tickets für kaufe, dann bleibe ich da natürlich auch. Also das werde ich mir natürlich auch unbedingt angucken. Alleine um schon mal zu sehen, wie dann unbearbeitet die Atmosphäre im Publikum ist, denn... dass die Sachen, dass NXT und SmackDown stark bearbeitet sind, das merkt man ja jedes Mal wieder sehr deutlich. Also das würde mich schon interessieren, wie das unbearbeitet klingt, ob die Halle da halb schläft. Das, was stark bearbeitet ist? Dass NXT und SmackDown immer sehr stark bearbeitet sind von den Zuschauerreaktionen. NXT ist nicht bearbeitet, NXT ist live. SmackDown wird bearbeitet. NXT wird tatsächlich auch interessanterweise live ausgestrahlt. Und SmackDown ist dann aufgezeichnet und es wird nachbearbeitet. Das stimmt, aber das habe ich letztens auch nochmal gelesen. Wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass man da nicht während das ausgestrahlt wird, da hin und wieder nochmal einen kleinen Ton drüber legt. Was wahrscheinlich gemacht wird. Nee, das glaube ich nicht, weil die ja auch die Kommentatoren da live zeigen. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass da so viele Reaktionen von der Crowd kommen. Sind, als auch dann noch in einem Livestream zusätzlich nachgelegt. Sollen sie das machen? Nee, das geht nicht. Ja. So, Vicky Guerrero hat Dolph Ziggler eingeladen, damit der sie heute mal stolz machen kann. Und das passiert danach dann auch in diesem Mixed Tag Team Match, was wir sehen. Dolph Ziggler und Caitlyn besiegen Primo und AJ. 2 Sterne dank Primo. Und Vicky zeigt sich nach dem Match nicht gerade so zufrieden, dass Dolph Ziggler sich so gut mit Caitlyn versteht. Ja, das ist ja die Storyline, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob Dolph Ziggler dann zum Face turnt oder was dann passiert, aber ich denke mal, das wird jetzt mit Dolph Ziggler und Vicky dann mal gucken, ob wir beim Pay-Per-View was sehen, weil Dolph Ziggler kämpft ja beim Pay-Per-View. Vielleicht wird ja da diese Storyline schon irgendwie weitergeführt, dass, was weiß ich, Dolph Ziggler wegen Vicky oder was den Titel verliert und dass das auseinandergeht. Und bei dem Promo bei SmackDown hatte Kofi ja auch was dazu gesagt, vielleicht geht es ja dann da irgendwie darum. Ja, es folgt eine Challenge, Joke Off nennt sich das Ganze. Ah, das war eine super Challenge. Ja, der mit dem besseren Witz gewinnt. Das könnten wir eigentlich bei der nächsten Jubiläumssendung auch mal machen. Wir machen mal hier einen Witze-Erzählen-Wettbewerb. Naja. Und die Crowd entscheidet, was der beste Witz ist. Crowd-Entscheidung ist übrigens auch das Schrecklichste, was es gibt, denn... Damit ist ja auch eigentlich recht klar, dass die Heels da nie gewinnen können. Das finde ich also, das ist absolut bekloppt, ist das. Ich fand das super und es waren auch tolle Witze, die erzählt wurden. Ja, der Wahnsinn. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber das Schöne war, als die anfingen, Witze zu erzählen, da haben die Kommentatoren schon angefangen zu sagen, was ist das hier nur für eine dämliche Sendung, in der wir hier sitzen und kommentieren müssen. Ja, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja. Da gibt es ja auch nochmal ganz nette Szenen. Ja, erzähl mal alle Witze nach, an die du dich erinnerst. Ich habe ja irgendwas von hier, Naomi, gab's irgendwas mit einem Hund ohne Beine oder irgendwie sowas. Achso, genau. Wie nennt man einen Hund ohne Beine? Warum soll man den benennen? Der kommt sowieso nicht, wenn man ihn ruft. Brüller. War ein Witz. Ja, bei es dem einen ist, es ist ein Trauerspiel. Emmy von dieser Ringsprecherin, da gab es dann sogar noch Publikumsbeteiligung. Sie hat so ein, in Amerika sind die ja relativ bekannt, diese Knock-Knock, Klopp-Klopp, gibt es das eigentlich auch im Deutschen? Ja, klar, die gibt es auch im Deutsch. Schön. Oh ja, dann spielen wir mal einen Witz nach. Warte mal. Naja, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Klopp, klopp. Nee, das machen wir nicht, Thomas. Du musst dann sagen, wer ist da? Und dann sagst du, wer ist da? Und dann sagt sie, Maxine. Und dann sagst du, Maxine who? Und dann sagt sie, genau. Damit will sie nur sagen, dass diese ganzen Kandidaten von dir ja alles Unbekannte sind. Also, da weiß ja sowieso keiner, wer das ist. Ja. Das Publikum ist da auch voll mitgegangen und sie hat am Ende des Tages auch gewonnen. Wahrscheinlich, weil das Publikum sich so gefreut hat, dass sie da mitmachen durften. Ja, während des Wettbewerbs gibt es Brawls zwischen Maxine und AJ und Caitlin ja und AJ. AJ hatte noch einen Witz über, was war das, über, das war irgendwie über eine Blondine, eine Brünette und eine Rothaarige oder so erzählt. Aber den kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass es damit aufhörte, also die haben sich alle, die ganzen Frauen, die haben sich alle irgendwie in einen Sack vor irgendjemanden, sind in irgendeinen Sack reingeklettert, um sich vor irgendjemand zu verstecken, wo irgendwie Hunde waren und alle haben irgendwie reagiert, als der sie gesucht hat, gegen den Sack getreten hat. Nur die Blondine hat dann gebellt. Mhm. War ein ziemlich schlechter, dämlicher Witz, der auch schlecht erzählt war, so ähnlich wie ich das jetzt versucht. So, jetzt muss ich hier gerade mal... Der mit dem Hund ohne Bein war besser und der mit diesem Knock-Knock war auch besser. Ja, wenn du meinst. Und die Axana hat einen Witz auf Russisch erzählt. Ja, es war alles recht schrecklich. Wir brauchen jetzt aber auch nicht jeden Witz nacherzählen. Das ist wirklich das nicht so nötig. Das war schon, also das allein war ein Segment, da kam natürlich überhaupt nicht gegen an. Wir sollten noch kurz erwähnen, es gab Brawl zwischen Maxine und AJ und Caitlin und AJ. Jamie gewinnt und Michael Cole betätigt nach dem Match so einen Gong. Und beleidigt alle, weil sie Tickets gekauft haben und so. Das Publikum klatscht. Michael Cole spricht das aus, was wir alle denken. Oh Gott, was ist das für ein Mist? Kennst du den Hintergrund von diesem Gong? Nee, ehrlich gesagt nicht. Es gab, in Deutschland gab es das nur ganz kurz, in Amerika gab es das länger. Da gibt es so eine sogenannte Gong-Show. Und das ist so ein bisschen wie diese Casting von Deutschland sucht den Superstar. Nur Gesang. Da treten irgendwelche Leute auf, die glauben, dass sie ein Talent haben, vor so einer dreiköpfigen Jury, die dann, was weiß ich, jonglieren, singen, tanzen, was auch immer, irgendwas machen, um da irgendwie einen Preis zu gewinnen. Und wenn einem aus der Jury dieses überhaupt nicht gefällt, dann schlägt der den Gong, damit die gar nicht mehr bis zum Ende dann aufhören. Das ist quasi wie bei Deutschland sucht den Superstar, wenn die sagen, Schluss, das reicht schon, du hast kein Talent, geh nach Hause. Ja, bei Supertalent gibt's ja auch diese Buzzer, die da dann... Ah ja, das Supertalent, das sehe ich so selten. Das ja, ich auch. Aber dann ist das damit zu vergleichen. Und der Michael Cole, der hatte ja auch wirklich einen schönen Spruch. Der hat ja dann gesagt, ich war früher als Journalist, Korrespondent und im Krieg und aus Kriegsgebieten berichtet und jetzt muss ich hier diese dämliche Show mitmachen. Und ihr hier im Publikum seid auch alle dämlich, dass ihr dafür Tickets kauft, euch so einen Müll anzugucken. War super. Ja. Was war das? Das war mein Computer. Ich habe gerade den Ton angemacht. Wir wollen jetzt gerade hier mal live in den Song reinhören, den ich hier gerade als den Song von den NXT Theme Song identifiziert habe. Okay, das ist er. Das war jetzt keine Werbung für den Song. Nein, das war gar nichts, da man das auch recht schlecht jetzt, verstehen konnte. Jetzt mehr nach einem pfeifenden Teekessel. Ja, es war ein Ticken zu laut vielleicht. Ich dachte, du spielst jetzt nochmal die besten Witze aus NXT ab. Nee, die habe ich ja leider nicht aufgenommen, aber das wäre wirklich mal eine gute Idee, die aufzunehmen und dann als Audioformat zu veröffentlichen. Ja, da kann man eigentlich eine CD rausmachen, die besten Witze. Stand-up-Comedy von NXT. Ja, natürlich. Wollen wir weitermachen? Ja, bei der Sendung immer. Die kann ich mir den ganzen Tag lang immer wieder angucken. Ja, ich nicht. Jamie besiegt Axe. Ich habe die ja glücklicherweise aufgenommen. Die werde ich auch nicht von meiner Festplatte löschen. Ich hab's schon getan. Genau. Naja, wenn du meinst. Jamie besiegt Axana via Roll-Up, halben Stern. Wobei, wahrscheinlich war es wirklich ein Fehler. Denn irgendwie in 10 Jahren, dann vertuscht die WWE, dass es sowas überhaupt mal gab. Dann kommt man da wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Aha, ich hab's ja noch. Ja. Das kann man ja nicht vertuschen. Nee. Muss ich erstmal essen? Wie, ich dachte, du trinkst kein Tee, aber trotzdem isst du was? Was isst du denn da? Ich hab hier so dieses salzige Zeus hier, dieses Lakritz. So Lakritzfische. Oh, das ist ja ganz gesund. Ja, die sind gesund. Vicky fragt. Ich dachte, du müsstest dich mit Wasser und so heute gesund ernähren, damit du heute Abend fit für Schlag den Rat bist. Oh, ja, da habe ich mir ja noch 10 Dosen Red Bull für gekauft. Das ist aber auch nicht gesund. Nee, habe ich auch nicht. Da kriegst du ja irgendwann ein Herzkasten davon. Sowas trinke ich ja nur ganz selten. Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Ich wollte es auch nur ganz, ganz selten trinken. Du bist ja heute als Kandidat dabei, ne? Also mach mal weiter mit NXT. Vicky fragt den Dolph, was der denn so mit Caitlyn hat, doch der beteuert, dass nichts wäre. Dann folgt der Main Event von. Was? Da wollte ich nichts zu sagen. Ach. Dann folgt der Main Event von NXT. The Obstacle Course Challenge, die kennen wir noch von Season 2 und 1, glaube ich nicht, von Season 2. Jetzt wurde das Ganze mal ein bisschen. Genau, bei 1 hatten sie einen anderen Obstacle Course, da hatten sie dieses Alberne, wo sie dann mittendrin die irgendwie einen Liter Cola trinken mussten, wo alle gescheitert sind. Ach, das war noch besser. Das wäre jetzt mit den Dieben auch nicht schlecht geworden, ne? Weil die sind ja alle magersüchtig, wenn sie da irgendwie dann nicht nur Cola, sondern dann hätten sie, was weiß ich, auch eine Laugenbrezel oder so weiter essen. Das ist super. Das hätte dann wahrscheinlich pro Dieber irgendwie 10 Minuten gedauert. Das stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn da eine Laugenbrezel liegt und die das essen müssen, aber super. Ach. Ja, oder für Amerika dann, weiß ich nicht, Hamburger oder was auch immer, die da in den Pausen essen. Was heißt dann Laugenbrezel auf Englisch, damit wir uns hier mal einen Titel für diese Challenge ausdenken können? Laugen weiß ich nicht, aber Brezel heißt ja auf Englisch Pretzel. Da so, das ist ja die bekannte Szene, da hat ja mal diese kleinen Salzbrezel, da hätte sich ja mal der damalige Präsident George Bush, hat sich da ja mal an einer verschluckt und da musste ja wirklich dann jemand von hinten so heimlich Manöver und sonstiges machen, dass sie aus seinem Hals wieder rauskam. Und dann hieß die Schlagzeile in den Nachrichtensendungen nachher, dass der Präsident der USA fast an einer Salzbrezel gestorben wäre. Mhm. Und daher weiß ich nur aus diesem Ereignis heraus, weiß ich, dass die Übersetzung für Brezel Pretzel heißt. Das hören wir uns jetzt mal von lego.org an, das gibt's ja auch immer sowas Tolles. Pretzel. Super. Das ist der Wahnsinn. Habe ich jetzt nicht gehört, aber hieß Pretzel, ne? Ja, ist recht leise. Ach, ist das heute eine tolle Show. Es ist der Wahnsinn. So, bei der Obstacle Course. Show die Pretzel des Todes. Ja. Es gibt die Blockflöte des Todes, ne? Das ist eine sehr tolle Gruppe, beziehungsweise ein sehr toller Sänger. Kenn ich nicht. Da kommen wir nur gerade zu. The Obstacle Course Challenge. Vicky kommt zuvor noch raus und sagt, dass Caitlyn die Challenge gewinnen muss. Und sie zeigt ihr erstmal, wie das geht, wie man den Kurs hier durchrennt. Und Vicky. Ich will einen perfekten Durchlauf. Zeigen. Ja, Vicky zeigt sich hier so ein bisschen blöd und regt sich nach so einem Sturz wie den Michael Tava oder Skip Sheffield. Du musst doch mal das Segment ein bisschen würdigen. Also erstmal macht Vicky natürlich erst noch zwei Minuten, bevor es losging, Lockerungs- und Entspannungsübungen, so ein bisschen Yoga-Übungen, bevor sie überhaupt mal losläuft. Und was überraschend ist, fand ich, die hat den Parcours gar nicht so schlecht durchlaufen und die musste, glaube ich, am Ende selber sozusagen dafür sehen, dass sie stürzt, damit die Zeit nicht zu gut wird. Na, das glaube ich mal eher nicht, du. Ich hatte den Eindruck. Nee, nicht wirklich. Also als sie über diese Dinger da vorne drüber waren, da war schon genug Zeit vorbei. Na, also ich fand, wenn man mal verglichen hätte, wie damals die Männer, wie schlecht die das damals gemacht haben, na, die waren besser als die Diven. Also die Diven, die haben eindeutig mehr Zeit gebraucht, alle. Sicher? Ja, klar. Ich kann mich an die Zeit nicht erinnern, aber ich hatte den Eindruck, die waren alle ziemlich gut, die Diven. Nicht wirklich. Das Einzige ist der komische Schiedsrichter da bei den Liegestützen. Der hat einige geärgert. Man hatte den Eindruck, die wollten unbedingt, dass irgendjemand Bestimmtes gewinnt oder so. Ich weiß nicht, was das Ziel war. Ich weiß sowieso nicht, wie das bei diesen Challenges ist, ob da feststeht, wer gewinnt oder ob man sich da auch überraschen lässt. Ich glaube, das steht nicht wirklich fest. Habe ich den Eindruck. Da habe ich auch immer so den Eindruck, man, das wirkt immer sehr. Naja, wollen wir mal nicht drauf eingehen. So, Vicky stürzt er dann am Ende noch wie Michael Tower. Es gibt Sheffield in der Staffel davor. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Wobei, nee, wenn's. Nee, wenn die denn. Wenn die. Wenn es gibt Sheffield und Michael Tower das schon gemacht haben, dann wurde das in Staffel 1 auch schon gezeigt, ne? Die haben das aber nicht gemacht. Die haben eine andere Challenge gemacht. Die haben ja dieses komische mit dem, Ach ja, also stimmt, bei das war diesem mit dem Fass Ding um haben den sie Ring. diese Challenge ja gemacht, wo sie das Bierfass oder was rumgeschleppt Ja, haben. genau. Und die andere Challenge, das war ja, wo sie oben zum Beispiel an der Decke, wo diese Teile hingen, die so Affen so von Sprosse zu Sprosse rüber mussten, durchs Publikum rennen mussten, da hinten die Cola trinken mussten, das waren andere. Ja, genau. Naja, und Vicky braucht anderthalb Diese Minuten. Challenge hat zum Beispiel Husky Harris gemacht. Der hat doch dann diese letzte Kletterwand, statt da drüber zu springen, ist er doch durchgelaufen. Und Vicky braucht für diesen Parcours gut anderthalb Minuten. Caitlin gewinnt und Michael Cole betätigt am Ende wieder den Gong, sagt, dass die Show schrecklich ist und haut ab. Tja, wahr ist es. Genau, und sagt, das mache ich nicht mehr mit. Oh, du hast das jetzt so kurz dargestellt, aber war das super, speziell dieser alberne. Ach Thomas, willst du unsere ganze Zeit hier mit aufhalten, in XT zu besprechen? Die Naomi, die ja wahrscheinlich bei allen die Favoritin war, die musste dieses erste Teil mit den Autoreifen, musste sie nochmal von vorne anfangen, weil sie wohl zu schnell gestartet ist und den ersten Reifen irgendwie übersprungen hat. Das heißt, das musste sie zweimal machen. Und dann gefielen dem Schiedsrichter bei den Liegestützen ihre Liegestützen nicht. Da hat er gesagt, nee, dann fangen wir nochmal von vorne an. Das hat er bei mehreren auch gemacht. Tiefer sagt er, nee, das zähle ich jetzt nicht. Das war alles ein bisschen albern und die Naomi, die, das war dann klar, nachdem sie quasi zwei Übungen zweimal machen mussten, hatte die keine Chance, obwohl die, glaube ich, von dem Athletischen her im Moment ja die Favoritin bei allen ist. Ich fand das, und dann Michael Cole am Ende ist mit sehr viel Drama gegangen und hat gesagt, ich mache das nicht mehr mit und ich höre auf und es ist wohl tatsächlich so, weil die Sendung geht ja von der Zahl der Folgen länger als der Vertrag mit dem Fernsehsender. Das heißt, laufen ja jetzt, glaube ich, auf Sci-Fi nur noch ein oder zwei Folgen. Und dann ist der Vertrag mit Sci-Fi, glaube ich, zu Ende. Ja, die laufen dann wohl auf irgendeiner Internetplattform weiter, habe ich wohl gehört. Ja, Und in wahrscheinlich. Deutsch und in Deutschland laufen die regulär auf Skype weiter. Ich nehme mal normal auf WWE kommen, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein. Weil du sagst Internetplattform, ich würde mal vermuten, direkt WWE kommen dann, ne? Das kann sein, ich weiß es aber nicht. Da haben sie sich wahrscheinlich gesagt, nee, da müssen wir dann Michael Cole nicht für hinschicken, dann kann das auch irgendjemand anders machen. Was schade ist, ich bin mal jetzt gespannt, ob wir in der nächsten Woche schon, und das werde ich ja nicht erfahren, das musst du mir dann erzählen, weil da bin ich ja schon in Emden, da habe ich ja keinen Internetzugang. Und da haben wir ja auch keinen Sky. Da müsstest du mir dann mal sagen, da sind ja verschiedene Namen jetzt im Gespräch als sozusagen neue Moderatoren. Aha. Wer das dann geworden ist. Unter anderem dieser komische Komiker, wie hieß denn der noch? Nicht George Washington? Abraham Russian. Abraham Ja. Washington, oder? Gibt's denn eigentlich noch? Man weiß es Der nicht. scheint noch unter Vertrag zu sein. Der wurde zum Beispiel irgendwie als neuer Kommentator erwähnt und dann gab es irgendwie noch zwei andere Namen und die haben mich alle irgendwie nicht so furchtbar vom Hocker gerissen. Wollen wir mal gucken, wie es. Wir machen weiter. SmackDown vom 17.09.2010 und es beginnt überraschenderweise mit der Peepshow. Christians Peepshow. Christian will dann gerade ankündigen, wer sein Gast ist. Das wird dann allerdings von dem eigenen Ringsprecher-Announcer da von Alberto Del Rio unterbrochen, der dann Alberto Del Rio ankündigt, der dann rauskommt. Und Christian fragt, ob Del Rio der tolle Typ im Ring ist oder der langweilige in den Spots, die uns gezeigt wurden. Also. Der Rio, du hast zwei Gesichter, welcher davon bist denn wirklich du? Und der Rio erinnert da mal an den Angriff gegen Rey Mysterio, um da die Antwort zu geben. Sagt also, er ist nicht nur eine von diesen vielen Alltagsfliegen. Christian nennt hier unter anderem Boogeyman. Und Christian fordert dann ein Match bei Night of Champions, um mal rauszufinden, welches Gesicht von der Rio denn das wahre ist. Und der Rio sagt, er will drüber nachdenken. Es folgt eine Ohrfeige von Christian. Und danach sagt der Rio Nein zu dem Match bei Night of Champions. Fand das ein komisches Segment. Also ich fand, als Alberto Del Rio fand ich wieder überzeugend, so wie der auftritt. dieser arrogante, fast schon Adlige so ein bisschen, wird ja auch viel verglichen mit JBL, so dieser reiche Emporkömmling, der sehr arrogant ist. So ein bisschen was ist da auch dran. Ich fand das Segment aber selber irgendwie komisch, weil mir hat das zum Beispiel nicht gefallen, dass Christian da diese Introduction-Videos erwähnt hat. Weil das ist mir zu nah dran, als so nach dem Motto, das ist ja alles hier nur Kindergarten. Und da gab es ja so komische Videos, was soll denn das überhaupt mit den Videos? Und dann musste er noch Boogeyman erwähnen, was ja auch von vollkommen unglaubwürdiger Charakter war. Und dann eine Herausforderung zu Night of Champions, das finde ich sowieso albern, dass zum Beispiel auch mit CM Punk gegen Big Show jetzt bei Night of Champions auch Nicht-Champion-Matches scheinbar stattfinden können. Also das stimmt allerdings, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich Quatsch, ne, bei Night of Champions. Ja, also was soll das? Da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist richtig, das ist ja wirklich Quatsch. Ja, aber CM Punk gegen Big Show ist natürlich genauso großer Quatsch, weil von denen hat auch keiner einen Champion gehört. Naja, das ist richtig. Also ich finde das irgendwie nicht konsequent dann. Das gab es auch sonst noch nie. Segment an sich hat mir wohl gefallen. Du bist diese Woche sehr kritisch, merkt man. Nö, also mir haben eigentlich gar nicht. Mir haben alle Sendungen gut gefallen. Also das Einzige, wo du diese Woche nicht kritisch bei bist, ist NXT und naja. Die hab ich heute noch gesehen, die hat mir vom Wrestlerischen am besten gefallen. Ich habe nur das Booking, verstehe ich teilweise nicht. Die Kämpfe finde ich dann gut, aber das. Du verstehst in dieser Woche anscheinend gar nichts am Booking, aber egal. Es folgt ein Tag Team Match. Cody Rhodes und Drew McIntyre besiegen Hart Dynasty via Crossroads. Das ist ein sehr, sehr gutes Match wirklich gewesen. Dem habe ich 3 Sterne gegeben. Das kann ich nur empfehlen. Ja, fand ich auch. Mit das, wohl so das beste Weekly Match in dieser Woche. Ja, weiß ich nicht. Also. Von WWE. Von blöd TNA rede ich natürlich nicht. Gut, wenn ich TNA mitnehmen würde, müsste ich schon sagen, dass das Engel gegen Hardy schon das beste Match war. Ja, das wollen wir aber nicht. Wenn ich WWE gucke, muss ich sagen, das Morrison-Match hat mir auch sehr gut gefallen und mir hat später das Jack Swagger gegen Kofi Kingston-Match sehr, sehr gut gefallen. Ja, also ich würde das hier gerade den... Ich würde die drei ungefähr auf gleiche Stufe stellen. Ich würde Rhodes, McIntyre gegen Dynasty knapp dem Cena Orton vorziehen. Weißt du denn jetzt, weil am Ende des Matches bei SmackDown wurde jetzt gesagt, die Hart Dynasty müssten bei Night of Champions den Titel verteidigen, es würde aber noch nicht feststellen, gegen wen und ob sie denn wohl gegen Cody Rhodes und Drew McIntyre kämpfen müssten und ob sie das denn gerne wollten. Weißt du, ob dieses Match jetzt feststeht? Also auf der Matchcard von Cage Match, die ich hier vorliegen habe, steht noch nichts von einem... Der Steel-Match in der Form, aber ich kann mal auf www.com direkt mal gucken, ob da was steht. Das ist ja die offiziell total aktuelle Card, also wenn es da nicht steht, dann ist es auch nicht angekündigt. Also Matt Striker hat nur gesagt, sie müssten ihren Titel verteidigen, hat aber auch quasi den Eindruck erweckt, als wenn der Gegner noch nicht feststünde. Nee, ich bin auch ganze Zeit am Überlegen gewesen. Habe ich das jetzt nur vergessen oder ist da wirklich noch nichts angekündigt? Aber jetzt habe ich hier gerade was von einem Update gelesen zu Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Wollen wir da mal drauf gehen? Geh da mal drauf. Ja, bin ich gerade. Das dauert alles ein bisschen. Diese Werbung enthält sehr viele Bilder und Werbung. Ja. Also ich habe ja ein bisschen die Befürchtung, es wird jetzt für den Tag Team ein Rematch geben bei Night of Champions. Das werden dann wieder Cody Rhodes und Drew McIntyre gewinnen und werden dann neue Tag Team Champions. Aber ich befürchte, dass die bei Night of Champions halt nicht so diese Zeit bekommen und dass bei dem eigentlichen Pay-Per-View das Tag Team Match schwächer ist als jetzt in der SmackDown-Ausgabe. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, die bekommen vernünftig Zeit und vor allem vernünftige Gegner. Ich übrigens, dieses Match zwischen Hart Dynasty gegen Drew McIntyre und Cody Rhodes, das wäre auch was sehr Schönes für so eine Live-Veranstaltung. Ja, das finde ich auch. Ah, jetzt hängt er hier gerade. Man muss sowieso sagen, ich dachte ja, als die Karten damals rausgingen für die SmackDown-Tour, da war ja SmackDown in einer ganz schlechten Verfassung. SmackDown hat sich wieder einigermaßen gefangen. Also so die letzten Ausgaben haben ganz guten Eindruck gemacht. Ja, vor allem wenn man jetzt mal drauf guckt, wer noch so angekündigt wurde für die Tour, da ist natürlich einige schöne Namen. Ja, und WWE hat das Glück, dass an dem gleichen Tag bei der UFC-Veranstaltung, also die Matchcard von der UFC-Veranstaltung, die ist so schlecht. Da muss ich übrigens noch mal was zu sagen. Die Köln-Veranstaltung ist nicht mit dem, nicht am gleichen Tag zu Köln, zu Dingens. Also UFC ist am 13. und Köln ist am 12. Ich hatte mich da versehen, aber WWE ist am 13. Ich glaube in Nürnberg. Nee, in Nürnberg sind sie einen Tag vorher. Dann sind sie am nächsten Tag Mannheim oder irgendwie sowas. Oder noch irgendwo anders. Ja, da haben sie auf jeden Fall nicht so starke Konferenz. Also die UFC-Veranstaltung, die Card, die ich bisher kenne, die ist so schlecht, dass ich wahrscheinlich dann nicht mal mehr Karten verkaufe. Also das ist mir dann selbst, weil die Kartenpreise ja sehr, sehr hoch sind. Und dann hast du ja noch das Ganze mit Anreise und Hotelübernachtung. Ist ja ganz teuer. Und also das überlege ich mir noch. Die Karten sind ja noch nicht im Handel, aber die müssten schon die Preise deutlich runtersetzen im Vergleich zu Köln. Also mehr als 50 Euro würde ich da für eine Karte im Moment nicht ausgeben. Da bin ich schon ziemlich enttäuscht, was UFC da im Moment versucht. Aha. Für mich klingt das fast so, als wenn sie versuchen wollten, selbst mit den sozusagen unbekanntesten Kämpfern, nur aufgrund des Namens UFC, mal gucken, ob dann die Leute immer noch kommen, um dann zu prüfen, ob das diesen ganzen Ärger, den es ja in Deutschland bei der ersten Veranstaltung in Köln gab, diesen ganzen Ärger in Kauf zu nehmen. Das, ist, so eine, das ist schon eine ziemliche Frechheit. Naja, man muss ja nicht hingehen, ne? Nee, aber ich finde das schade, weil ich würde ja gerne, aber wenn da jetzt nicht noch zwei Top-Kämpfe angekündigt werden, dann werde ich mir, glaube ich, keine Karte verkaufen. So, hier auf der deutschen WWE-Seite steht nichts von einem Tag-Team-Title-Match. Das ist ja blöd, wir machen dann das mit dem Tipp, dann können wir das ja gar nicht tippen. Nö, ja, dann lassen wir das halt aus, ne? Wie viele Matches sind denn auf der offiziellen Matchcard? 2, 4, 6. Naja, gut, da kommt auf jeden Fall noch mindestens eins dazu. Obwohl, man könnte natürlich die Six-Pack-Challenge sehr lang machen. Aber bei den 6 sind jetzt bis auf das CM Punk Match alles Titelkämpfe, ne? Ja. Okay. Gut, dann machen wir weiter SmackDown. Okay, Kofi Kingston kommt rein und sagt, dass Dolph Ziggler nur wegen Vicky Guerrero IC Champion ist. Das ist ein kurzes Promo, dann kommt es zu einem Match. Kofi Kingston besiegt Jack Swagger via Trouble in Paradise. Auch ein sehr, sehr gutes Match, dem habe ich 2-3 für gegeben. Ja, wirklich auch ein sehr, sehr gutes, sehr überraschend. Es gab überhaupt bei SmackDown sehr, sehr viel gutes Wrestling und sehr, sehr viel Zeit fürs gute Wrestling. Also ich habe erst Befürchtungen gehabt, als Jack Swagger angekündigt wurde, weil da wusste man ja schon, Kofi Kingston gewinnt, weil er ist im Titelkampf und Jack Swagger ist ja gar nicht im Pay-Per-View. Da dachte man schon, oh, Jack Swagger wird jetzt hier sogar schon für den IC-Herausforderer irgendwie verjobbt. Das war aber gar nicht so. Jack Swagger war die meiste Zeit des Kampfes überlegen mit typischen Heel-Manövern, also viel Haltegriffe, viel so aus dem Amateur-Wrestling, sehr, sehr gut gemacht. Und dann kam immer wieder so ein kurzes Comeback von Kofi. Bei dem Match gab es sogar einmal, das habe ich lange nicht mehr gehört in der WWE, das höre ich sonst immer nur in den Indie-Ligen, so ein Let's Go Swagger, Let's Go Kofi hin und her rufen aus dem Publikum. Das fand ich aber auch berechtigt und das hat sich auch immer mehr so gesteigert, das Match. Am Anfang war es ein bisschen zögerlich, ein bisschen langsam und dann wurde es aber immer interessanter, interessanter und interessanter. Also es hat mir wirklich hervorragend gefallen. Und ich glaube auch, obwohl Jack Swagger da verloren hat, dass er da nicht wirklich schwach aussah. Also wenn jetzt beispielsweise Kofi den Titel gewinnen sollte, könnte man auch gut irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Triple Threat Programm irgendwie zwischen Kofi Kingston und Dolph Ziggler und Jack Swagger machen. Ja, das war wirklich gut, da kann man nichts gegen sagen, das hat mich auch überzeugt. Ja. Bist du noch da? Ja, klar, warum soll ich nicht mehr da sein? Weil du so schnell still geworden bist. Ja, so ist das. So, dann folgt wieder so ein... Soll ich auch mal einen Witz erzählen? Nein, kein Witz. So, dann ist so ein albernes Segment. Hornswoggle sehen wir da in der Schule. Der Theodore Long musste auch mitmachen und es geht ja jetzt darum, den Hornswoggle irgendwie dazu zu bringen, zu reden und oh Gott, ja. Ja, also das ist wirklich eine Fazit des Ganzen. WWE wirklich, dass sie ihr Publikum jetzt für debil hält. Ja, Fazit des Ganzen, dieser Nonne, die da die beiden unterrichtet. Hornswoggle braucht einen Exorzisten. Ist es bei euch eigentlich auch so, dass sie in der Schule Nonnen unterrichten? Nee, seltsamerweise nicht. Das ist ja komisch, warum eigentlich nicht? Tja. Ich habe hier nochmal auf der englischen WWE-Seite geguckt, hier steht auf der Karte aber auch kein Tag Team Match. Ich vermute, entweder wird das ein Dark Match werden, oder das wird dann halt als Überraschungsmatch dazu kommen. Ja. Aber das tippen wir dann nicht. Wir lassen das halt dann einfach auf. Nein, wir tippen natürlich nur das, was auch auf der Karte steht, das ist klar. Genau. Aber wenn es kommt und es ein gutes Match wird, können wir uns halt über den Pay-Per-View freuen. Ja. Lay Cool besiegen Rosa Mendes und Kelly via Layout Neckbreaker von Layla Einstern. Ja, was gab's denn hier? Achso, das Segment danach war eigentlich interessant. Achso, ja, eine Geschichte, die hatten wir ja mal diskutiert. Bei Night of Champions gibt's ja dieses Vereinigungsmatch zwischen dem Raw und dem SmackDown diesen Titel. Ja. Und das ist ja ein Lumber-Jill-Match. Und da hattest du ja, und da hatte ich ja gefragt, damals in diesem Raw-Segment, warum sich denn Melina darüber freut, dass das Lumber-Jill ist. Und da sagtest du, ja, weil die Lumberjills alle von Raw kommen und das ist, da habe ich aber schon gesagt, das glaube ich nicht, weil so viele haben die ja gar nicht, so viele Diven. Und das ist auch tatsächlich so, das haben die hier jetzt auch nochmal gesagt, weil auch Kelly und Rosa Mendes von SmackDown sind also auch Lumberjills. Das heißt, die Lumberjills kommen von beiden Brands. Naja, dann war es einfach nur unlogisch. Genau, aber das ist ja auch nicht weiter überraschend im Moment bei dem Booking. Ja, es geht, also so schlimm ist es auch nicht. Du bist diese Woche wirklich sehr kritisch, muss man sagen, aber egal. Ist ja deine Sache. Carvalho lost Backstage aus, wer dann bei Night of Champions von Lay Cool antreten wird. Und das ist Michelle. Layla ist da nicht so gerade zufrieden mit und Carvalho deckt dann noch auf, dass auf diesen Zetteln in dem Hut auf jedem Zettel Michelle McCool steht und Layla sagt, dass Michelle Sonntag alleine stehen wird. Und das wird sie dann mal überraschen. Ob Layla selber als Lumberjill dann auftritt? Glaube ich nicht. Wobei kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Man weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Ja, klar. Am Kommentatorenpult ist Alberto Del Rio für das nächste Match. Und hier besiegt CM Punk Christian via GTS nach einer Ablenkung durch Del Rio, der sich dann mit einem Stuhl auf Christian setzt und weiterhin zu dem Match Nein sagt. Big Show kommt dann dazu und verpasst CM Punk den Knockout Punch und Del Rio kann flüchten. Ja, das die Idee, den Alberto Del Rio da auf den an den Kommentatorenplatz zu setzen, das war keine so gute Idee. Nee, das war recht mies irgendwie. Es war nicht ja, schön. Da muss ich sagen, da haben sie ihm eigentlich ein bisschen geschadet. Das hätte ich weggelassen. Und die haben das auch sehr deutlich gemacht, weil der Todd Grisham dem Del Rio dann immer wieder irgendwelche Fragen gestellt hat. Und der konnte dann nicht so richtig antworten. Ich weiß nicht, er ist ja Mexikaner, ob er dann doch, ich meine, er spricht gut Englisch in diesen ganzen Promos und so. Aber ob das in so freien Sprechsituationen vielleicht dann doch schwierig für ihn ist. Ich meine, das ist ja für uns, wenn wir jetzt mit irgendeinem Engländer sprechen, dann auch schwierig, weil Deutsch halt die Muttersprache ist, dann alles sofort auf Englisch zu sprechen. Vielleicht ist das für ihn auch so. Und das ist ja natürlich auch eine nervöse Situation. Aber da sah er nicht so richtig gut aus und dass er immer so arrogant und damit aber auch sehr selbstsicher auftreten muss, das gehört ja zu dem Gimmick. Deshalb haben sie da dem Gimmick ein bisschen das gestört. Aber dieses Schlusssegment, wo er dann sozusagen Christian nochmal so über Christian saß und auch das Schlusssegment, als er dann diesen Stuhl in der Hand hatte und Big Show ihn angeguckt hat, dass er der Rio dann nicht zurückgezuckt ist und dann nicht irgendwie als Feigling weggerannt ist, sondern einfach geguckt hat und CM Punk dann von hinten kam und Big Show abgelenkt hat, das fand ich, das war dann wieder okay. Ja. Und das Match selber zwischen Christian und CM Punk, da hatte ich sehr hohe Erwartungen. Da muss ich sagen, die sind nicht so ganz erfüllt worden. Das war kein schlechtes Match. Ja, hatte ich nicht die höchsten Erwartungen und es war nur nicht so fantastisch wie das vorige. Genau, also ich hatte an sich speziell, weil Christian halt sehr, sehr gut ist, hatte ich schon relativ hohe Erwartungen an das Match und Weiß ich nicht. Also das konnte mit den beiden Matches davor in der Tat nicht richtig mithalten, obwohl es auch kein schlechtes Match war. War ein solides Match. Ja. So ist das. Dann kommt Kane raus und sagt, dass bei Night of Champions das finale Kapitel erfolgreich für ihn geschrieben wird. Und zwar in einem No-Holds-Barred-Match. Das ist genau das, was er wollte. Und er sagt dann auch, er nimmt dann diesen Spruch von einem Undertaker, Rest in Peace. Und da kommt dann auch der Undertaker raus. Bei dem Entrance vom Taker geht dann allerdings das Licht aus und Kane steht auf einmal hinter dem Undertaker. Schlägt ihn mit dem Titelgürtel fertig nieder und brawlt Undertaker einmal halb um den Ring bis in den Ring selber rein und da verpasst ihn den Chokeslam und den Tombstone Piledriver. Also der Undertaker wird weiterhin recht schwach dargestellt. Ja, das war irgendwie ein ganz komisches Segment, fand ich. Also erstens fand ich das schon mal seltsam, dass als die Ankündigung schon am Anfang der Sendung war, dass sozusagen der Main Event die Antwort auf Kane ist, ob er wirklich ein No-Holds-Barred als Stipulation akzeptiert. Die Antwort entweder auf Undertaker, die Antwort von Kane. Genau. Ja. Aber dass das quasi der Main Event ist, fand ich schon wieder, das hat mich schon wieder genervt. Es wurde ja nicht gesagt, dass es der Main Event ist. Ja, wurde aber so angekündigt und war es ja auch. Ja, das ist richtig. Und das, wie gesagt, also die Kane-Promos sind zwar gut, muss man sagen, da wächst er wirklich so ein bisschen über sich hinaus, aber das muss ich jetzt nicht jede Woche irgendwie als Main-Event haben. Nee, ich denke, das wird auch bald wieder soweit vorbei sein. Als ich dann sozusagen, als dann am Ende der Brawl zwischen den beiden anfing, dachte ich, oh je, jetzt sind ja noch fast 5 Minuten Sendezeit und jetzt zeigen sie einen 5 Minuten Brawl zwischen den beiden. Denn das ist ja jetzt irgendwie auch so, als quasi sozusagen als Vorschau auf den Pay-Per-View, ob sie damit wirklich den Pay-Per-View verkaufen, weiß ich nicht. Das war dann aber auch. Ach, das war ganz nett. Das war, fand ich, in Ordnung. Und Kane hat ja dann am Ende den Undertaker quasi mit dem Moves vom Undertaker, das war ja so ein bisschen die Geschichte, fertig gemacht. Und das fand ich an sich, das war so eine ganz nette Geschichte, aber es ist auch klar vom Aufbau her, dass halt der Undertaker ganz klar gewinnen wird. Ja. Das ist halt, da können sie machen, was sie wollen. Das weiß auch, denke ich, jeder. Das will auch jeder so sehen. Und von daher werden sie durch das Match jetzt auch nicht furchtbar viel Pay-Per-View-Bias haben. Ja, ich bin auch mal gespannt, was man da macht. Und das ist ja jetzt nur Holzbad, ob man da auch ein bisschen was schön einsetzt und so. Mal sehen. Du wirst kein Blut sehen, das kann ich mal dazu sagen. Ja, das ist natürlich klar. Da war ich schon ganz klar von ausgegangen. Also ich denke mal, dadurch, dass Undertaker immer noch körperlich angeschlagen ist, man denkt ja immer, wenn solche extremen Matches sind, dass das für die Wrestler schwieriger ist. Aber in Wirklichkeit ist es einfacher. Nicht. Das hatte ja, ich glaube, Shawn Michaels hat das, glaube ich, in seiner Biografie geschrieben. Als er sein erstes Match zurück gegen Triple H bei irgendeinem Pay-Per-View hatte, da war er sehr froh, dass das so ein Hardcore-Match war. Weil dadurch, dass die halt viel mit den Tables und so machen können, ist die Belastung für den Körper interessanterweise nicht so stark, als wenn sie jetzt ein rein technisches Match im Ring machen müssen. Nee, es ist einfach nicht so anstrengend. Angeht. Ja, genau, es ist einfach nicht so anstrengend. Genau, und von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie das jetzt gemacht haben, weil der Undertaker weiß, Main Event, mal gucken, ob das der Main Event wird, aber es wird ja im Moment so angekündigt für den Pay-Per-View, da muss er schon mal, sag ich mal, mindestens 15 Minuten kämpfen und vielleicht hat er gesagt, dann brauchen wir irgendwie ein Gimmick, sonst 15 Minuten schaffe ich im Moment noch nicht. Ja, das ist gut möglich. Mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wird wahrscheinlich kein großartiges Match, also ich erwarte nichts, was über 3 Sterne ist, aber solides 3-Sterne-Match könnte da eventuell bei rauskommen. Ja, lassen wir uns überraschen. So, dann müssen wir einmal die Wochenbewertung abgeben zu der Woche 37 2010. In der 35. Woche hast du 2,5 Sterne und in der 36 3 Sterne gegeben. Ich habe in der 35. Woche 3 Sterne gegeben, in der 36 3,5. Und ich werde das jetzt live, ich habe das hier gerade schon soweit gemacht, auf die Seite stellen. Und Thomas, du darfst mir jetzt einmal deine Wochenbewertung in Sternen geben für Raw, SmackDown und NXT. Ich gebe 3,5 Sterne, wobei 5 Sterne natürlich allein für NXT. Ja, ich habe lange drüber nachgedacht, ich habe letzte Woche 3,5, du hast letzte Woche 3. Ich habe dann nachgedacht, ob ich 3,75 oder 4 Sterne gebe, aber da NXT das schon deutlich runtergezogen hat, gebe ich 3 Sterne und aktualisiere das Ganze, sodass es dann gleich auf der Seite ist. Um 16:13 Uhr. Hast du diese Woche dir auch jetzt noch Ultimate Fighter angeguckt? Ja, ich habe das auf der Festplatte und ich werde mir das heute noch angucken. Ich wollte das eigentlich vorher sehen, aber das sage ich nicht. nichts, aber ich kann. Ich wollte ja noch gucken, aber ich spürte dann leichte Kopfschmerzen und bin deshalb dazu nicht mehr gekommen. Ja, kannst du dich auf jeden Fall freuen. Das, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das wird eine super Staffel. Also auch die sozusagen, also die erste Staffel, also die erste Folge jetzt war sehr gut und die Vorschau auf die nächsten Folgen war auch sehr, sehr gut, die sie am Ende mal zeigen. Da scheint es wohl dieses Jahr richtig abzugehen. Da scheint es wohl auch Schlägereien zwischen dem Coach von dem einen Team mit irgendwelchen Coaches aus dem anderen Team schon während der Folgen zu geben, so leichte zumindest, wo die Leute sofort dazwischen gehen müssen. Also das wird, glaube ich, eine ganz spannende Season. Da werden wir dann in der nächsten Episode auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen drauf. Ja, hast du denn die Fight Night gesehen? Nein, die gucke ich ja sowieso nicht. Guckst du gar nicht? Guckst nur die UFC-Großveranstaltung? Ja, genau. Wobei, ich habe die letzte UFC-Großveranstaltung ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mal, was das war. Das war BJ Penn gegen Freddy. Randy Couture gegen hier den Boxer. Ja, das war auch nicht so toll. Das konntest du auch ruhig auslassen. Und die Fight Night war auch jetzt nichts Großartiges. Okay, dann haben wir die Wochenbewertung. Ultimate Fighting, die neue Staffel vom The Ultimate Fighter TUF, wie die tolle Abkürzung denn ist. TUF, werden wir nächste Woche. The Ultimate Fighter. Eigentlich eine schöne Abkürzung. TUF. Ja. TUF. TUF. TUF. Nee, TUF, da gibt es ja schon eine Fernsehsendung auf ProSieben, die sich diesen Namen ausgesucht hat. Deshalb wird es jetzt ja offiziell, muss man das ja jetzt TUF nennen. Achso, dann heißt das TUF. Ja, TUF. TUF. Und die 12. Staffel von TUF werden wir dann nächste Woche mal anfangen zu besprechen, wenn ich dann die ersten 2 Episoden gesehen habe. Wenn du die 2. Episode aufnimmst, dann könntest du mir mal eine Aufnahme am 26. vorbeibringen. Okay, du musst mir da mal zuschicken, was du gerne hättest, dann mache ich dir das. Ich sag dir das dann. Ja, kannst mir das mal zuschicken. Ja, dann hätten wir den Teil abgefertigt hier. Und wir sind sogar noch so. Wir sind sogar noch so in der Zeit, dass wir noch circa 20 Minuten hier jetzt besprechen können, was wir wollen. Nee, wir müssen ja sogar noch Night of Champions. Wir müssen noch den Night of Champions-Tipp machen. Ich hätte nur noch eine ganz kurze Nachfrage wegen der Woche zum Thema SmackDown. Ja. Und zwar, weil ich habe jetzt heute und gestern noch keine News weitergelesen. Weißt du irgendwas Neues zum Thema Matt Hardy, weil er taucht ja jetzt bei den SmackDown-Tapings auch nicht auf. Ja, da habe ich jetzt gerade noch mal was zu gelesen. Und noch zuvor, es gibt via Twitter sehr viele ganz deutliche Andeutungen, ja, so ist es, dass er zu TNA wechselt. Unter anderem hat ein Fan gerade noch per Twitter gefragt, wenn ich dich sehen will, ist es dann schlauer für November WWE-Karten zu holen oder für Januar TNA-Karten? Und er hat da gesagt, entscheide dich mal für Berlin. Und es gab dann auch irgendeine andere Andeutung, die ich jetzt gerade leider vergessen habe, aber auf jeden Fall. Ach ja, es gab was mit den Hardy Boys. Ich denke, mit Hardy werden wir dann in nächster Zeit bei TNA sehen. Aber eine Kündigung von WWE ist jetzt noch nicht ausgesprochen, oder? Nee, anscheinend noch nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen, aber das kann natürlich noch alles kommen. Und weißt du jetzt schon irgendwelche genaueren Hintergründe, weil der ist ja auf der SmackDown-Tour dann quasi von der Tour aus nach Hause geschickt worden, weil es da irgendwelche Vorfälle gab. Ja, das ist so eine Sache. Es wurde ja angeblich wegen Ausdauer und so, aber er hat dann ein Video gemacht auf YouTube, wo er gezeigt hat, dass er da ist und so. Und das ist eigentlich gar nicht stimmt. Man weiß jetzt nicht. Ist das Video echt? Ist das ein Fake? Das, was ich so bisher rausgehört habe zwischen den Zeilen von den Amerikanern, ist halt, das klang so ein bisschen danach, als wenn er auch stark unter Drogen irgendwie gestanden hätte und da irgendwie. Ja, da habe ich auch nochmal was zu. Also in diesem Video, entweder er war total erschöpft oder. Und eigentlich gar nicht imstande wäre, überhaupt zu kämpfen. Ja, also in dem Video, er sah auch so aus. Also entweder er war total erschöpft oder, naja, Drogen, Alkohol etc. Man weiß ja nicht. Weil es gab ja interessanterweise dann in der letzten Woche diese Ankündigung, dass sich in der Wellness-Policy von WWE was ändert. Hast du das mitbekommen? Da werden jetzt wohl auch 2 weitere Drogen nicht mehr erlaubt. Und so eine Drogenertappung, die kann auch zu einer Entlassung führen, dann ganz leicht mal. Ja, das Interessante ist vor allen Dingen, dass dieses Schmerzmittel Soma, dann quasi nicht mehr genehmigt ist, auch nicht, wenn man ein Rezept von einem Arzt hat. Und dazu muss man wissen, dass dieses Soma quasi die sozusagen das unter Wrestlern im Prinzip beliebteste Schmerzmittel ist. Und das soll angeblich auch ja dieses gewesen sein, was der Lance Cade so exzessiv genommen hat, dass er damals da in diesem Flugzeug irgendwie ausgeflippt ist und da irgendwelche, weiß ich nicht, dann direkt nach diesem Flug ja entlassen worden ist. Und da habe ich gedacht, das ist ja komisch, da jetzt diese Matt Hardy-Geschichte und dann direkt da diese Änderung der Wellness Policy, ob der Matt Hardy auch irgendwie mit diesen Somas so viel genommen hat und dann da irgendwie durchgedreht ist oder was, ob das damit was zu tun hat. Ja, auf jeden Fall, wenn das sozusagen damit zusammenhängt, dass sie jetzt unter anderem diese Somas gebannt haben wegen Matt Hardy, dann braucht er sowieso nicht mehr zurück zur WWE, weil da werden jetzt einige Wrestler sein, weil die kämpfen ja alle unter Schmerzen. Die haben jetzt alle ein ganz riesiges Problem, weil die müssen sich jetzt überlegen, was können sie denn sonst nehmen oder wie können sie durch diese Tests durchkommen, dass das keiner entdeckt. Und wenn er der Verantwortliche dafür ist, dass sie das damit aufgenommen haben, dann hat er da also so viele Feinde jetzt in der WWE, dann muss er da eh nicht mehr zurück. Das hat keinen Sinn. Auf jeden Fall sehr interessant, den Matt Hardy, den hätte ich eigentlich eher immer für etwas vernünftiger gehalten als sein Bruder, aber okay, dann liegt alles in der Familie. Ja, so ist das. Ja, wir beginnen jetzt mit dem Night of Champions Tippspiel und wir beginnen bei dem Singles Match, das um keinen Titel geht. CM Punk gegen The Big Show. Und ich beginne direkt mal mit einem Tipp auf CM Punk, da Big Show bei dem letzten Pay-Per-View das Match gewonnen hatte und andauernde Niederlagen für Punk nun natürlich auch nicht so gut sind. Also ich würde ja auch gerne auf CM Punk tippen, aber ich habe ja wieder so ein bisschen die Befürchtung, da dieser Pay-Per-View in der Heimatstadt von CM Punk ist und WWE ja interessanterweise immer die Leute aus der Heimatstadt verlieren lässt und schlecht aussehen lässt, müsste man ja fast auf... Ach, man kann eigentlich gar nicht auf Big Show tippen. Was sollen sie mit Big Show machen? Das wäre schrecklich. Also CM Punk ist eigentlich der Einzige, mit dem sie jetzt wirklich mal einen neuen Star... Und der könnte so langsam auch mal wieder ins Main-Event-Programm reinrutschen. Ich tippe trotzdem, auch wenn das in Chicago ist, tippe ich trotzdem auf den Sieg von CM Punk. Big Show, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, dann... Achso, du tippst das gleich live ein? Ich tippe das gleich live ein. Da ich hier jetzt mein Netbook wieder laufen habe, mache ich hier jetzt auch recht viel mit. Ja, mach das mal. WWE Women's Title and WWE Divas Title Unification, und zwar kein Undefining oder Undefiled oder was immer Alicia Fox gesagt hat. Undefined. Ja, Undefined. Lumberjill Match. Definiert. Nein, Undisputed stattdessen. Ja, Unification Match. Melina gegen, ja anscheinend wohl Michelle McCool. Da jetzt noch dieser komische Engel war mit Layla, könnte man ja vermuten, dass die Siegerin Melina wird und dass dann irgendwie Michelle McCool verliert, weil Layla irgendwas gemacht hat. Ich tippe mal auf Melina. Das mache ich auch. So, damit ich wieder mit... Obwohl ja eigentlich da auch Undertaker wieder im Einsatz ist, er dafür sorgen muss, dass seine Freundin gewinnt. Aber vielleicht will er ja auch, dass sie aufhört zu wresteln und dann muss er ja den Titel eh abgeben. Ja. Intercontinental Titel Match Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Wenn Dolph Ziggler irgendwie disqualifiziert wird und sowas, dann kriegt Kofi Kingston den Titel, da es da jetzt schon so viele Alternativenden gab bei SmackDown. Ich habe auf diesem Match schon gar keine Lust mehr. Ich auch nicht. Nee. Ich tippe einfach mal auf Kofi. Das Interessante ist wirklich noch diese Storyline zwischen Dolph Ziggler, Vicky Guerrero und Caitlyn. Wie heißt die? Caitlyn. Ja, das stimmt wohl. Das ist ganz interessant. Ich tippe auf Kofi Kingston. Das ist einfach das logische Ende zu einer solchen Storyline, dass nach vielen, vielen Matches mit Alternativwänden und Eingriffen von Vicky endlich mal der Face den Titel bekommt und diese schreckliche Match-Serie endlich mal aufhört. Ja, ich habe auch den Eindruck, ich meine, Dolph Ziggler ist ja noch gar nicht so furchtbar lange Champion. Aber irgendwie finden sie keinen... Das Problem ist, dass er in dieser Fehde ja auch erst den Titel bekommen hat. Das ist ja das Problem. Er hatte den ja nicht von Anfang an. Das ist genau. Irgendwie totaler Quatsch, wie das hier jetzt aufgebaut wurde. Eigentlich hätte das da ja schon zu Ende sein können. Durch genau, ein weiterer klarer Sieg von Dolph Ziggler fertig, aber nein, dann fing der ganze Mist ja eigentlich erst richtig an. Ich wüsste aber auch nicht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, Dolph Ziggler gewinnt den Titel, gegen wen soll er denn überhaupt kämpfen bei SmackDown? Weil Christian, der kommt jetzt in diese Fehde mit dem Alberto Del Rio, CM Punk ist auch ein Heel, Jack Swagger ist auch ein Heel, da ist ja irgendwie gar keiner mit dir, Cody Rhodes ist auch ein Heel, die haben nur Heels irgendwie, außerdem ist Cody Rhodes jetzt wahrscheinlich im Tag Team mit Drew McIntyre, der ist ja auch ein Heel. Also da ist ja... Ja, man muss eigentlich Kofi Kingston wirklich gewinnen lassen. Ich denke auch. Also deshalb tippe ich auch auf Kofi, weil ich wüsste nicht, was er sonst mit dem Intercontinental Championship machen soll. Und irgendwie müssen sie vielleicht, dass dann Vicky Schuld hat, dann müssen wir irgendwie doch es vielleicht schaffen, irgendwie Dolph Ziggler auch zum Face-Turn zu bringen, wie auch immer sie diese Storyline drehen. Damit dann wenigstens, wenn Kofi Kingston gegen irgendeinen Heel den Titel mal in 2-3 Monaten verliert, dann Dolph Ziggler als Babyface nochmal ins Spiel kommt. Vielleicht dann gegen Jack Swagger oder so, das können wir ganz gut vorstellen. Ja, das wird sowieso interessant, was man mit Jack Swagger und so macht. Man kann ja jetzt nicht andauernd Jack Swagger gegen MVP und wiederum und so. MVP ist auch so eine Sache, der ist auch schon wieder mehr oder weniger untergegangen. Ich finde das ganz gut, wenn Kofi Kingston jetzt gewinnt und dann als nächstes ein Programm mit Jack Swagger kommt. Ja, genau, das finde ich auch ganz gut. War ganz gut. Du tippst auch auf Kofi Kingston? Ja, geht ja nicht anders. Ja. So, dann bist du wieder zuerst dran und zwar im United States Title Match zwischen The Miz, aktueller Champion, und Daniel Bryan. Heute ist übrigens bei mir auch die neue Ausgabe des WWE Magazin mit Miz auf dem Cover angekommen. Ist da ein neues Logo drauf? Neues Logo? Von WWE? Nein, das gibt es nicht. Ein neues Logo irgendwann geben wird. Ja, das sollte es ja eigentlich gerüchteweise dann vielleicht zur 900. Ausgabe geben, da das aber nicht der Fall war, denke ich, waren das nur Gerüchte. Nee, ich habe gehört, dass das eigentlich neue Logo, was sie veröffentlichen wollten, dadurch, dass es vorher schon in die Öffentlichkeit gegangen ist, hat Vince McMahon gesagt, dann nehmen wir das nicht und hat gesagt, dann müsst ihr ein neues entwickeln. Aber dann sind sie wohl noch nicht so weit. Was lustig wäre, wenn sie ein neues Logo rausbringen, ob sie das alte wieder überall rauskritzeln aus den Videos. Aber das war ja jetzt nicht wegen dem alten, das war ja an sich wegen dem WWF und so, weil das... Also... Man sollte nicht hoffen, dass es noch irgendwo auf der Welt einen Verband gibt, der WWE auch als Logo hat. Das wäre ganz schrecklich. Bei dem Match fällt es mir relativ schwer zu tippen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Bryan den Titel gewinnt, einfach damit man sozusagen bei The Miz stärker die Konzentration auf den Money in the Bank Koffer hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht sogar noch am selben Abend nach dieser Sixpack-Challenge Miss den Koffer einlösen lässt. Wäre denkbar. Gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen die Vermutung, dass man eventuell dieses Programm zwischen Daniel Bryan und The Miss noch ein bisschen länger ziehen möchte. Da müsste man jetzt natürlich erst The Miss gewinnen lassen. Das heißt, es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Ist auch der Grund, weshalb mich dieses Match noch am meisten interessiert. Und da aber die WWE ja im Moment diese ganzen Programme relativ übereilt und überstürzt durchzieht, sag ich mal, dass Daniel Bryan jetzt bei diesem Pay-Per-View den Titel gewinnt. Daniel Bryan gewinnt den Titel, das tippe ich auch. Ich bin mal gespannt, wie dieses Match ist. Sehr ähnlich heute in unseren Tipps. Ja. Glaubst du, dass The Miz an dem Abend bei Night of Champions noch den Money in the Bank Koffer einlösen wird? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Wobei es natürlich in so einem Elimination Match ganz gut ist, von der Möglichkeit her, aber ich glaube es nicht. Und wenn sie nur 6 Matches haben, ist das auch zeitlich ganz gut machen. Naja, 7 Matches. Die müssten ja den Tag Team Titel müssen die ja. Das heißt, ich habe gerade noch gelesen, es heißt auf der WWE-Seite ja die einzige Nacht, an der alle Titel verteidigt werden und da muss der. Ja, dann sind es ja 7 Matches. Könnte natürlich sein, dass es tatsächlich als Dark Match machen. Das glaube ich nicht. Das wäre ja wieder blöd für die Zuschauer. Dann passt das ja wieder nicht so. Na, mal gucken. World Heavyweight Championship Match. Kane gegen den Undertaker. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist natürlich der Undertaker, der da gewinnen wird. Ja, muss ich auch tippen. Undertaker nützt ja nichts. Aber jetzt haben aber alles gleich, oder? Achso, nee, Six-Pack-Challenge. WWE World Heavyweight Title Six-Pack Challenge Elimination Match. Sheamus, aktueller Champion, gegen Chris Jericho, gegen Edge, gegen John Cena, gegen Randy Orton, gegen Wade Barrett und Thomas, du darfst wieder anfangen. Ja, also normalerweise ist es ja so, wenn einer immer so überlegen dargestellt wird, dann ist er ja gerade nicht derjenige, der gewinnt, aber bei Randy Orton wurde das jetzt so exzessiv schon gemacht, dass ich glaube, dass sie diesmal tatsächlich Randy Orton auch den Titel geben wollen und werden. Ich habe ja wirklich den Eindruck, sie wollen Randy Orton irgendwie zum neuen Stone Cold Steve Austin machen. Ob das so klappt, da habe ich meine Zweifel. Aber ja, das Gleiche hatten wir ja schon mit Herrn Swagger und dem Stone Cold. Nee, also Randy Orton und neuer Austin, das klappt einfach nicht. So jemand wie Steve Austin, den hat man einmal und nicht wieder. Und Randy Orton ist so jemand eindeutig nicht. Und so einen aufzubauen, wenn man kein Blut und keine kinderfreien Sachen einsetzen darf, ist übrigens sowieso etwas schwierig. Und so klappt das sowieso nicht. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, dass in dem Fall Randy Orton den Titel gewinnen wird. Ja, entweder man hat diese starke Überlegenheit jetzt gemacht, um Randy Orton den Titel zu geben, oder ja, es gibt zwei Möglichkeiten, er bekommt den Titel oder er wird ganz früh eliminiert. Eins von beiden, denke ich mal. Das Problem, was ich habe, weshalb ich im Wesentlichen auf Randy Orton tippe, der wurde jetzt in den letzten Wochen und Monaten so stark dargestellt. Wenn er jetzt nicht gewinnt, sondern wenn er jetzt irgendwann dann ausscheidet, wirkt das sehr, sehr seltsam. War das alles umsonst und dann wirkt er eigentlich noch schwächer, als wenn sie diesen ganzen Aufbau vorher nicht gemacht haben. Und ich glaube, das wollen sie im Moment nicht. Also Tipps auf Randy Orton. Ich tippe auf Randy Orton. Ich tippe auch auf Randy Orton und damit haben wir alle Tipps gleich. Ja, das ist ja witzig. Juhu. Tipps noch was anderes? Nein. Tipp du doch auf was anderes? Nein. Ja, nützt ja nichts. Wenn wir alles gleich tippen, na gut, dann macht der Tipp natürlich keinen Sinn. Komm, dann lass uns noch irgendwas, was können wir denn sonst noch tippen? Nee, wir tippen nichts mehr, du, das ist schon in Ordnung so. Ja, dann können wir den Tipp brauchen wir ja dann wenigstens nicht auswerten. Haben wir doch, müssen wir ja schon, wir müssen ja gucken, wer wie viel richtig getippt hat und wie vorhersehbar das war. Thomas, freust du dich denn auf Night of Champions? Auf das Match zwischen Daniel Bryan und The Miz freue ich mich. Auf... Ansonsten gibt es ehrlich gesagt kein Match, auf das ich mich so richtig freue. Ich bin noch ein bisschen gespannt, wie gesagt, ob da noch was passiert mit dem Money in the Bank Koffer. Diese Massenmatches, so diese Sixpack Challenges, da bin ich jetzt nicht so der Riesenfreund von. Deshalb, ich finde das okay, dass sie es zum Elimination Match gemacht haben, weil dann finde ich es nicht ganz so schlimm. Undertaker Kane interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich muss ja sagen, ich freue mich bei so einem Pay-Per-View. Ich freue mich nicht wirklich. Ich freue mich bei so einem Pay-Per-View eigentlich schon immer die ganze Zeit voraus, aber ich muss sagen, diese Woche, es war eigentlich noch so gar nicht richtig klar, dass an diesem Sonntag Night of Champions war. Das habe ich eigentlich immer mal wieder vergessen, ganz gerne. Ich weiß auch nicht, so richtig freuen kann man das auch nicht nennen. Es ist eher so eine Gespanntheit. Ich bin gespannt, was man, also auf Sixpack Challenge, also das, na, Vorfreude kann man das nicht nennen, aber ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt, wie man das bei dem No Holds Barred Match macht. Ich bin gespannt, was man bei Miss gegen Daniel Bryan zeigt. Also ich bin gespannt, aber die Vorfreude, das ist der erste Pay-Per-View in diesem Jahr, auf den ich also nicht so richtig freue. Also ich meine, ich gucke mir den dann auch gerne an, aber so die große Freude ist noch nicht da. Ja, das ist sehr interessant. Also ich freue mich eigentlich auf jeden Pay-Per-View. Ja, ich merke auch, also bisher in diesem Jahr auf jeden Pay-Per-View gefreut, auf diesen hier ist aber noch nicht so richtig. Also ich gucke die auch immer gerne, nicht, da entsteht dann vielleicht der falsche Eindruck, warum guckst du das denn überhaupt, wenn da überhaupt keine Vorfreude ist, das ist nicht so. Also ich gucke immer dann noch wenn ich dann die Zeit habe, das zu gucken, dann ist auch egal, was irgendwie im Fernsehen auf den anderen Kanälen läuft, dann ist ganz klar, das guckst du jetzt und da willst du auch nicht bei gestört werden. Das ist auch immer noch so. Aber es ist jetzt bis auf das eine Match kein Match, wo ich jetzt eine besonders große Spannung habe. Nee, genau. Also zum Beispiel jetzt, wenn im Oktober bei der UFC Brock Lesnar gegen Cain Velasquez, das weiß ich jetzt schon, dass das stattfindet. Und da bin ich jetzt schon gespannt drauf, weil man da natürlich auch nicht weiß, wie geht das aus, weil das ja nicht vorbestimmt ist. Da habe ich jetzt schon im Prinzip für eine Veranstaltung im Oktober eine Vorfreude drauf. Und das habe ich hier bei diesem WWE Pay-Per-View gar nicht. Ich freue mich auf WrestleMania 27. Ja, das ist ja noch ein Du hast vorhin gesagt, da gäbe es schon Gerüchte. Was gibt es denn da schon für Gerüchte? Dolph Ziggler, irgendwie und. Noch. Nee, das habe ich eigentlich nicht so ganz gesagt. Nee, was hattest du gesagt? Heel-Turn von Heel oder Face-Turn. Ah, Truth. Ja, ich werde gerade mal diese genau, News. Ja, ja. Ich werde diese News gerade nochmal raussuchen, damit wir die nochmal vorliegen haben. Thomas, was liest du denn gerade? Also, ich habe jetzt gerade beendet, heute Vormittag, Lokalhelden von diesem Rohrleder, diesem Journalisten da bei dem Musikexpress. Ja, solides Buch, aber hat mich nicht so ganz vom Hocker gehauen. Also muss man nicht unbedingt gelesen haben. Ist unterhaltsam, aber an sich, also für die Qualität des Buches ist es dann eigentlich mit weiß ich nicht, 16 Euro, die das kostet, obwohl das eigentlich mehr ein besseres Taschenbuch ist, statt ein gebundenes Buch, ist es da an sich zu teuer. Ich habe dann aber gleich heute das nächste angefangen, und zwar von dem Cody McFadden, oder wie der Name sich ausspricht, Das Böse in uns. Das habe ich gesehen, das ist ein Krimi, der ist wohl im Moment so auf Platz 1 der Taschenbuch-Bestsellerliste. So ein amerikanischer Krimi irgendwie über Serienmörder. Ja, den sieht man ja andauernd irgendwo rumstehen, ne? Aber genau, den habe ich auch schon so oft gesehen und hatte auch schon ein paar Mal in der Hand, und dann habe ich gesagt, ach komm, das ist kostet nicht so viel, das ist unter 10 Euro. Da war ich gerade beim Marktkauf um Einkaufen, und dann habe ich gesagt, komm, den nimmst du mal mit. Liest momentan auch viel wieder hier Dingens, Papierbücher? Ja, ich hole mir öfter mal Krimis oder so, hole ich mir dann schon eher auf Papier, weil ich die dann in der Regel auch hinterher abliefere. Mhm. Wenn man ja zur Zeit besonders viel liest, und dann denke ich, wenn du einen Krimi holst, dann hol den mal auf Papier, dann kann sie den hinterher auch nochmal lesen. Und wenn es das als Taschenbuch gibt, ne? Nur Taschenbücher. Aber im Moment stimmt das, im Moment lese ich wieder mehr dann auf Papier. Genau aus dem Grund. Ja, ich lese momentan auch wieder recht viel, muss ich sagen. Also ich habe hier lange Zeit meine netten Schundromane ganz gerne gelesen, aber die habe ich jetzt auch zur Seite gelegt. Jetzt wird wieder viel Buch gelesen. Also ich kann noch kurz zur Meinung bisher sagen, ich habe jetzt so 50, 60 Seiten gelesen, Das Böse in uns. Und bisher sehr gut geschrieben. Im Moment ist es noch relativ ruhig. Also es fing sehr, sehr hart an. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das Oma überhaupt geben kann, das Buch. Kannst du mir geben? Das könnte recht brutal. Das könnte noch recht brutal werden. Das erste Kapitel heißt auch oder der erste Teil heißt dann auch irgendwie Die Ruhe vor dem Sturm. Und da geht es wohl tatsächlich eher ein bisschen darum, die Charaktere, die Ermittler, das Team und so vorzustellen und das den Fall ein bisschen vorzustellen, und ich denke, so richtig rasant wird es dann eher ab dem zweiten Teil, nach 100 Seiten oder so. Aber ist gut geschrieben und bisher gefällt es mir, denke ich mir, dürfte ich in der Woche oder so, dürfte ich das wohl durchhaben. Mhm. Ja, ich lese momentan Was liest du? Ich lese momentan Todesbraut von Sandra Lübkes, endlich mal. Ja. Das hast du ja mal von mir bekommen. Ja, da habe ich jetzt die ersten 100 plus Seiten von gelesen. Und wie gefällt es dir? Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es liest sich sehr, sehr schön. Da werde ich heute auch noch einige Seiten von lesen, denke ich mal. Bei den Pausen von Schlag den Raab und davor. Das ist wirklich toll. Also das muss ich echt sagen. Das liest sich sehr schön. Das ist spannend gemacht. Das ist nicht zu wir. Da kann man auch schön mitverfolgen. Alles ist wirklich gut gemacht. Ja, ich finde auch Sandra Lübke, die ist ja durch die Ostfriesen-Krimis oben auch bekannt geworden. Hat dann, glaube ich, auch ein paar historische Romane, die lese ich aber ja nicht, weil historische Romane lese ich nicht so gern. Ich auch nicht. Geschrieben. Und das ist dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar der erste Krimi ist von ihr, der halt nicht in Ostfriesland spielt, sondern wo dann der... Ja, ich glaube schon, ich meine schon, da wird das nämlich auch so ein bisschen beschrieben. Das dürfte der eigentlich wohl sein dann. Genau, und dann später geht es auch noch zum Beispiel in die Türkei oder so, an alle Details erinnere ich mich. Ja, das musst du mir gar nicht erzählen, du, das will ich gar nicht wissen. Nee, will ich auch gar nicht weiter verraten. Aber das muss ich sagen, ich wollte nur sagen, als ich das gelesen habe, hatte ich auch so den Eindruck, ich glaube, das war das dritte oder vierte Buch, was ich von ihr gelesen habe, dass das wirklich ihr bisher bestes Buch ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast von der schon mehreres gelesen? Ja. Aha. Ich muss mal bei Oma gucken. Es könnte sein, dass da auch noch ein oder zwei Taschenbücher von ihr sind, weil ich habe ihr dann auch mal was gegeben, meine ich. Mhm. Ja, muss ich da mal gucken. Ja, ansonsten hatte ich ja schon hier gesagt, dass da was per Amazon Premium Versand gekommen ist. Gestern nach der Schule bestellt, heute angekommen. Was kostet der Premium Versand? Kostet extra, ne? Ja, der kostet extra. Das ist aber nun wieder mal ganz nett, wenn man nicht so lange warten will. Das bezahlt man da nicht 5 Euro sogar extra? 6 Euro, ja. Heidewitzgeil. Das muss aber war dann schon 6 Euro schon eine Menge Geld nur dafür. Bist du denn eigentlich auch bei diesem, es gibt ja auch diese Jahresgebühr, die man bezahlt, wo man dann keine Gebühren irgendwie bezahlt, auch wenn man unter diesem Wert ist. Bist du da auch Mitglied? Nö. Weil ich auch so viel bei Amazon bestelle, da bin ich nämlich auch Mitglied, da habe ich glaube ich schon einiges gespart. Aber da kannst du auch, da musst du trotzdem für den Premium-Versand auch dann nochmal, oder bei den, für den Übernachtversand. Ich glaube für das normale Premium nicht, für den Übernachtversand musst du dann glaube ich trotzdem extra bezahlen. Mhm. Was ist denn so wichtig gewesen, dass du dafür 6 Euro mehr bezahlst? So wichtig war mir, dass ich habe, also nach dem Buch haben wir schon seit 3 Wochen geguckt und wir haben es nie bekommen, weil es immer vergriffen war. Jetzt kannst du dir das wahrscheinlich schon fast denken. Nach dem Buch habt ihr immer schon geguckt, aber es war immer vergriffen. Ich kann es mir nicht denken. Ja, seit 3 Wochen immer und immer wieder war es vergriffen. Das Thilo Sarrazin-Buch haben wir jetzt endlich hier bekommen. Deutschland schafft sich ab. Hier liegt es jetzt endlich neben mir, wahrhaftig. Oh Gott. Die 10. Auflage ist es jetzt schon. Und jetzt ist es da. Ja, da wirst du, glaube ich, nicht viel Spaß mit haben. Ich habe gerade schon mal reingelesen. Es liest sich eigentlich ganz gut. Ja, ich werde es nach dem Krimi direkt anfangen, so gegen Montag, Dienstag. Und wir werden jetzt jede Woche in Dropkick Drama werde ich eine These vorlesen und wir werden mal besprechen. Ja, also da weiß ich noch nicht, ob ich dann bei den Sendungen mitmachen möchte. Doch, klar. Weil ich halte den Kerl ja für einen riesen Idioten und ich halte das, was er da von sich gibt, ja für großen Schwachsinn. Und ich halte die Ausschnitte, die ja teilweise schon vorher erschienen sind aus dem Buch, auch für extrem langweilig geschrieben. Also da wirst du, glaube ich, vermute, dass du das Buch gar nicht von Anfang bis Ende durchlesen wirst, weil du irgendwie nach 10 Seiten einschläfst vor Langeweile. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe ja schon ein bisschen gelesen. Viel Spaß. Ja, dann haben wir hier Update, Pläne für WrestleMania 27, Gerüchte, Matches, Hall of Fame etc. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf gucken. Einmal gibt es die Pläne bei Hast du denn auch noch neue Musik, bevor du zum Wrestling kommst? Nee, habe ich nicht. Wieso das denn nicht? Nee, ich habe ja genug. Ich brauche ja nicht andauernd neue Musik, du. Machst du doch sonst jedes Wochenende neue Musik? Ja, ich habe mir noch ein Album von Virginia jetzt runtergeladen. Welches denn? Anfänger. Das hast du doch schon auf CD. Ja, das hatte ich mal. Das habe ich mal verkauft. Und interessanterweise habe ich mir da wohl nie eine Kopie von gemacht. Und ja. Ja, das war eine gute Idee. Ja, das... Das dachte ich dann auch, aber egal. Welche Alben von Virginia jetzt hast du denn jetzt nebenan? Die ersten beiden. Das heißt, du hast ja blühende Landschaften hast du ja auch. Da kann ich dir genau das gleiche erzählen wie von Anfänger. Das habe ich auch mal verkauft und mir da interessanterweise keine Kopie von gemacht. Das ist ja auch komisch. Ich finde das auch sehr interessant. Das heißt, dann fehlen dir im Prinzip Land unter und blühende Landschaften. Ja, genau, die werden dann auch noch dazukommen. Dann werde ich dir die mal ausleihen. Ja. Ja, WrestleMania 27, es wird geplant, einige Titel zu vereinigen. Das wird aber auch Zeit. Und zwar der WWE Champion Titel Girl und der World Heavyweight Champion Titel Girl. Und dieses Match soll Gerüchten zufolge des Wrestling Observer zwischen The Undertaker und Sheamus stattfinden. Ach, das laut Wrestling Observer, das ist ja eine zuverlässige Quelle, aber das ist ja interessant. Die wollen wirklich die beiden Gürtel vereinen, das fände ich ja super, aber ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Ja, ich auch. Undertaker gegen Sheamus, das könnte so ein okay Match da werden. Aber es ist vielleicht doch mal ganz gut, nicht die allerbesten Matches rauszuhauen. Naja, ich sag mal so, wenn man tatsächlich wenn Undertaker tatsächlich jetzt aufhören möchte, dann könnte man natürlich tatsächlich Sheamus den Sieg geben und ihn zum absoluten Super-Über-Top-Star versuchen zu pushen. Mhm. Fände ich schon interessant. Außerdem geplant. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass SmackDown ja jetzt auf einen noch schlechteren Fernsehsender wechselt, dass die sich sagen, SmackDown, der Brand ist einfach so schwach, die brauchen keinen eigenen Titel oder so. Fände ich aber eigentlich schade. Ja, dann müsste man den Titel so ein bisschen hin und her wechseln lassen, ne? Beziehungsweise den Titel halt aber beiden Brands ein bisschen auftreten lassen, mal da und so. Außerdem geplant, John Cena gegen The Miz. Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich okay. Also die Matches, die es zwischen den beiden schon gab, die fand ich alle okay, aber nicht so besonders. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für Ja, das WrestleMania unbedingt geeignet ist. da war Mist aber auch noch in der Midcard. Meinst du, das hat sich jetzt innerhalb des halben Jahres oder so irgendwie gewechselt, jetzt ob Midcard oder nicht, wie das Wrestling ist? Na, das glaube ich eher nicht. Weil die Matches dann auch anders gebucht werden. Ah. Naja. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Okay, aber ich glaube für WrestleMania noch nicht so. Aber. Also ich finde ja, also ich bin ein Freund davon, endlich mal neue Paare. Und das sind die Miss Cena, das waren ein paar Matches. Da war Miss aber noch ganz klar mehr so auf Midcard-Level. Finde ich einigermaßen im Vergleich zu jetzt beispielsweise Cena gegen Randy Orton. Finde ich das eine einigermaßen frische Paarung. Ja, muss ich nun aber Bei trotzdem nicht unbedingt Undertaker sehen. Finn, Da finde ich, das glaube ich noch gar nicht. gibt es, finde ich, interessantere, frischere Paarungen. Und Undertaker gegen Sheamus interessiert mich eindeutig mehr. Da geht ja auch um den großen Titel dann. Ja, auch wenn John Cena gegen The Miz um den großen Titel gehen würde, würde mich Undertaker gegen Sheamus trotzdem mehr interessieren. So, dann plant man einige Superstars Heel bzw. Face zu turnen. Dabei sind Namen wie Jack Swagger, MVP, Kofi Kingston Das finde ich gar nicht so schlecht. und wie schon gesagt, R-Truth. Das finde ich eine schlechte Idee. Jack Swagger finde ich besser als Bösewicht. Ja, finde ich auch. MVP, ja, kann man auch gut als Heel, Kofi Kingston, ja, geht auch wohl. Und R-Truth wäre auch okay. Weiß ich nicht. Artus gefällt mir nicht. Bei MVP muss ich sagen, ist mir vollkommen egal. Ja, finde ich auch. Ich glaube einfach, der Zug ist abgefahren, der ist auch dann zu alt und ob der jetzt als Heel oder als Face Jobber-Matches macht, ist man sich egal. Ja, sehe ich genauso. So, Langsam müssen wir auch mal zum Ende kommen, ne? Dann ist WWE sich weiter nicht so ganz sicher, ob man das Money in the Bank Match nur bei diesem gleichnamigen Pay-Per-View oder auch bei WrestleMania zeigen will. Weiterhin. Ja, das ist, weil man weiß ja noch nicht, wie es mit den Pay-Per-Views weitergeht, ne? Ja, man ist sich halt noch nicht so sicher. Weißt du jetzt eigentlich, steht das jetzt schon fest, dass Money in the Bank war das erfolgreich genug, dass es das nächstes Jahr wieder gibt? Das gibt es nächstes Jahr bestimmt wieder, denke ich mal. Wenn man darüber nachdenkt, ob man Money in the Bank für den Pay-Per-View beibehält oder ob man das nur bei, ob man das bei WrestleMania auch zeigt, dann geht man davon wahrscheinlich auch aus, ne? Ja, und dann gibt Ja, es war ja auch eher einer der besseren Pay-Per-Views, von daher finde ich das auch nicht so schlimm. So, dann gibt es mögliche Kandidaten für die Aufnahme in die Hall of Fame. Ron Simmons, Arn Anderson, Lex Luger. Das ist ja gewagt. Der ist doch mittlerweile so krank und so von Drogen und ich weiß nicht was gezeichnet und war denn nicht eine Zeit im Rollstuhl? Ich weiß nicht, wie der im Moment gesundheitlich dasteht. Ach so, ist nicht die WrestleMania ist in Atlanta, ne? Atlanta, Georgia, genau, im Dingensdome. Wohnberg? Habe ich hier jetzt nicht als Gerücht stehen. Weil Goldberg kommt ja aus Atlanta, das wird sich ja, und das wird sich ja rentieren. Atlanta war ja damals die Zentrale von WCW. Im Georgia Dome. Gut, das passt natürlich dann mit Arn Anderson und Lex Luger, das passt ganz gut zur WCW. Was war der andere Name? Ron Simmons. Doch, das passt, ja. Das würde alles zur Stadt passen. Ja, dann sollte er dann nicht mehr unter Vertrag stehen bei TNA, soll auch Sting aufgenommen werden. zu Atlanta, weil das Ding einfach WCW, NBA, Atlanta, das passt alles zusammen, ja. Arn Anderson soll mit einer Four-Horsemen-Gruppierung bestehend aus ihm, Barry Windham und Tully Blanchard in die Hall of Fame eingeführt werden. Das ist natürlich blöd jetzt, dass Ric Flair ausgerechnet jetzt dann bei TNA ist, ne? Das konnte man nicht ahnen, aber der nette Herr ist ja auch schon in der Hall of Fame. Und den will auch niemand mehr sehen. Genau, die Frage ist nur, wie machen Sie das dann bei der Hall of Fame-Rede? Weil im Prinzip können Sie da dann Ric Flair nicht aus der Rede rauslassen. Weil der gehört halt einfach zu den Four Horsemen, war halt der Anführer der ganzen. Und egal wie dämlich das jetzt bei TNA ist, damals bei den Four Horsemen war der halt einfach der Beste, ne? Ja, den kann man ja auch durchaus erwähnen. Das ist ja da, spricht ja eigentlich nichts gegen so viel. Eigentlich Und dann die Jim. WWE-Politik, dass sie die Wrestler, die bei TNA sind, explizit nicht erwähnen. Ja, es gibt aber durchaus Vielleicht noch Erwähnungen machen sie ja eine Ausnahme, man weiß da. Ja, nicht. gibt es ja nun Vielleicht wieder ja mal. ist ja Ric Flair dann auch schon gar nicht mehr bei TNA. Ja, würde ich mir wünschen. Vielleicht macht ja WWE ihm ein Angebot extra nur für diese Hall of Fame und das Geld dazu, das hätten sie ja und das fände ich an sich auch nicht so schlecht. Jim Ross hat sich für eine Hall of Fame-Einführung von Danny Hodge stark gemacht. Ich überlege gerade, wer ist denn das? War das ein Referee? War das? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Mir sagt der Name nichts. Ich habe den schon mal gehört, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Nee. WrestleMania 27 findet am 3. April 2011 im Georgia Dome in Atlanta statt. Ich bin schon mal gespannt. Ja, das ist schon ein bisschen hin. Jetzt kommt ja erstmal die WrestleMania von TNA im Sinne von Bound for Glory 10, 10, 10. Na, da bin ich nicht gespannt drauf. Da bin ich mir auch weiter nicht sicher, ob ich das überhaupt gucke. Also der Main Event, den finde ich ganz gut. Ach Thomas, so, hast du was mir noch. übrigens einfällt, wo wir gerade über WWE gesprochen haben, es gab auch vor anderthalb Wochen oder vor einer Woche, am letzten Wochenende gab es auch ein Ring of Honor Internet Pay-Per-View Bound for Glory, bei Ja, den dem wollte ich auch gerne gucken, aber ich habe den nicht gefunden. da gab es zwei Matches, die aus WWE-Sicht interessant waren. Ja, es gab da was mit Shelton Benjamin und Dingens. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Charlie Haas. Ja, genau, Charlie Haas. The World Greatest Tag Team waren wieder vereint. Und das war ein gegen die Kings of Wrestling, Claudio Castagnoli, der ja bei der Power Wrestling auch diese Kolumne schreibt, der Schweizer, der in den USA jetzt sehr, sehr gut im Rennen als Wrestler ist, und Chris Hero. Und also die Tag Team Champions von Ring of Honor haben quasi gegen die ehemaligen Tag Team Champions von WWE gekämpft. Ein sensationell gutes Match, also was heißt sensationell gut, ein sehr, sehr gutes Match, ich würde sagen so 4-Sterne-Bereich, 20 Minuten. Und als ich mir das so angeguckt habe, da hab ich nochmal gedacht, wie blöd war die WWE eigentlich, dass sie dieses Tag-Team aufgelöst haben, weil die waren damals bei der WWE ja schon so gut und die sind immer noch genauso gut. Also das will mir nicht in den Kopf. Denn wenn WWE-Leute das sehen, müssten die an sich sofort wieder. Ja, vor allem auch, dass man jetzt zuletzt Shelton Benjamin noch gekündigt hat. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den ROH-Pay-Per-View weiter noch zu sehen? Gibt es den noch im Internet? Ich glaube, auf Go Fight Live kann man sich den kaufen. Kaufen? Was kostet der? Stream. Hä? Musst du mal gucken, weiß ich nicht, 10,99 oder so. Ja, da muss ich mal. Naja. Thomas, dann sollten wir noch ganz kurz. Ja, ich wollte noch sagen, ich habe ja gesagt, es gab zwei Matches, die aus WWE-Sicht interessant sind. Und das war das eine Match. Und das andere Match ist der aktuelle Ring of Honor Champion, der Tyler Black. Der hat ja einen WWE-Vertrag unterschrieben und hat jetzt ein Titelmatch bei Ring of Honor gehabt gegen Roderick Strong und hat vorher so schöne Promos gehalten bei Ring of Honor, dass er gesagt hat, mein Marktwert, der wird ja noch steigen, wenn ich diesen Titel mitnehme zu einer anderen Wrestling-Show, die zufälligerweise auch immer am Montag stattfindet. Hat so ein bisschen angespielt auf diese Engels, die es früher im Monday Night Raw gibt, wo dann Leute mit ihrem Titel zu anderen Firma gewechselt sind. Das war eigentlich sehr schön und der hat den Main Event gehabt hier. Es war ein Match, das ging so, ja, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so. Da ist dann Terry Funk als Special Enforcer tatsächlich außerhalb des Rings mit aufgetreten. War ein okayes Match, nicht schlecht. Wir hatten natürlich ein bisschen darunter gelitten, dass man wusste, der Tyler Black, der kann nicht gewinnen. Der muss den Titel natürlich abgeben. Das kann nicht sein, dass sie ihn mit dem Titel quasi zur WWE lassen. Das heißt, er hatte jetzt sein letztes Match und ich bin mal gespannt, was WWE mit dem macht. Ist ein hervorragender Wrestler. Ist am Mikrofon noch nicht top, hat sich aber nach seinem Heel-Turn deutlich verbessert. Also ich hoffe mal, dass WWE den nicht als Babyface, sondern als Heel einsetzt. Aha. Interessant ist schon, dass die WWE jetzt sich auch, weil aus den eigenen Entwicklungsbereichen nichts mehr kommt, doch verstärkt auch Leute von Ring of Honor holt. Ne? Und die setzen sich ja auch mittlerweile ganz gut durch. Also Ja, die sind ja auch wrestlerisch auch eigentlich immer ganz gut. Also, was? Bitte? Die sind ja wrestlerisch eigentlich auch immer ganz gut. Also da kann man eigentlich nicht so, da liegt man nicht so falsch mit, wenn man sich die holt. Ja, genau. Finde ich auch, ich finde das auch clever. Thomas, dann darfst du jetzt noch etwas zu Schlag den Raab sagen, was dir noch irgendwie so auf der Zunge liegt, was du noch loswerden willst. Ja, heute Abend ist ja wieder nach der langen Sommerpause mal wieder eine Ausgabe von Schlag den Raab und ich bin gerade am Überlegen. Ich freue mich schon sehr, also so stark habe ich mich noch nie gefreut. Ich bin gerade am Überlegen, um welche Summe geht's eigentlich? Hat der Raab verloren, er hat doch gewonnen, ne? Es geht um 1 Million Euro. Okay, das heißt, letztes Mal hat er gewonnen, davor hat er ja ein paar Mal auch verloren, das ist ganz gut. Ich hoffe, dass sie einen Gegner auswählen, sodass es einigermaßen auf der Kippe ist und dann lange dauert. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit den Wiederholungen am nächsten Morgen? Wann sind die eigentlich? Das kommt, ja, der Beginn von denen kommt, glaube ich, immer darauf an, wie lange das am Vorabend geht. Falls das wieder bis 2 oder 3 Uhr geht, weil ich glaube, um 12 schlafe ich ein, weil ich die letzte Nacht nicht so gut geschlafen habe. Also ich versuche diesmal ganz zu gucken. Ja, weil es dann einfach spannender ist. Ich vorher einschlafe. Also hier in der Fernsehzeitung steht Sonntag 11.30 Uhr bis 15.20 Uhr. Ja, da will ich aber nicht draufsetzen. Das kommt immer drauf an, wie lang es geht, ne? Ja gut, aber wenn man um 11.30 Uhr anschaltet, das Ende sieht man dann ja auf alle Fälle. Ja. Man muss ja nicht nochmal von vorne gucken. Nee, aber ich will es auf jeden Fall eigentlich ganz gerne am Abend durchgucken, weil dann ist es durchaus interessanter. Ja, finde ich auch. Habe ich bisher auch meistens so geschafft. Nur wie gesagt, falls es dann ist. Was tippst du denn? Wer gewinnt? Generell tippe ich eigentlich immer auf den Raab. Das ist eigentlich immer ganz ein sicherer Tipp. Ja, obwohl, wie gesagt, er hat ja auch ein paar Mal jetzt... Aber es ist schwierig zu tippen, wenn man nicht weiß, gegen wen er antritt. Also man kann nichts sagen. Sein Mythos ist ein bisschen ins Wanken geraten. Ja. Hast du denn eigentlich auch die letzte Folge, also Schlag den Raab wird auf jeden Fall geguckt? Ja, natürlich. Das ist im Moment, würde ich auch sagen, so von den Spielshows ja auf jeden Fall die beste, die es im Fernsehen gibt. Auf jeden Fall. Hast du gestern auch Wer wird Millionär gesehen? Ja, habe ich auch. Fand ich auch sehr gut. Vor allem die nette Frau, die am Anfang war, die war super. Die noch vom letzten Mal da war, die war wirklich gut. Und der Pole kann jetzt seine Schulden durch von illegalen Musikdownloads bezahlen. Ja, sowas machen wir natürlich gar nicht. Nein. Musik wird gekauft. Musik wird gekauft und ansonsten, was sagte sie bei irgendeiner Antwort in der Vorsendung, diese Frau? Da ging es um, was heißt es, runterladen, irgendwie saugen oder so. Ja, genau. Sagte sie dann irgendwie downloaden, saugen und noch irgendeinen anderen Begriff, sagte sie. Ja, also wir saugen. Das hat wohl der freundliche Herr aus Polen gemacht. Und dafür hat er dann eine Rechnung bekommen und hatte immer noch 1.000 Euro Schulden. Ja, so kann's gehen. So, das war das. Wir freuen uns beide. Ich habe die letzte Folge von Entourage gesehen. Da gab's ja einen Gastauftritt von Eminem. Aha. Ja, ich bin weiter bei Supernatural. Da habe ich heute leider bisher nur eine Folge gesehen, wegen den wie genannten Kopfschmerzen. Und ich werde. Was? War da auch ein Gastauftritt von Eminem? Nein. Aber Supernatural ist auch weiterhin eine fantastische Serie. Ich habe da... Ja, geht ja nicht, wenn Eminem nicht dabei ist. Ich habe da jetzt die 16. Folge von der ersten Staffel gesehen. Die hat 22 Folgen, die erste Staffel. Ich werde heute Abend ja noch ein bis vielleicht sogar zwei Folgen gucken. Wie würdest du denn das machen, wenn du Schlag den Raab guckst? Ja, es ist ja jetzt noch nicht so ganz... Sind die so kurz, dass du die in der Werbepause gucken kannst? Die gucke ich ja nicht in der Werbepause, die gucke ich ja davor. Und weg war's. So, ja. Ich liebe unser Telefon. Ja, Supernatural auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Ich habe jetzt die ersten 16 Folgen gesehen, die waren sehr gut. Die erste Staffel hat 22 Folgen und ich wollte eigentlich die Staffel dieses Wochenende noch zu Ende gucken, aber ich denke, das wird nichts mehr und jetzt warten wir, dass Thomas wieder anruft. So, der routinierte Blick auf bild.de, was denn so Neues passiert ist in der Welt. Eine Maus hat meine Mutter angenagt. So, und da ist er wieder. Hallo Thomas. Hier war mal ganz kurz das Netz weg. Da stand dann hier auch oben kein Netz und dann war es aber nach ein paar Sekunden wieder da. Okay, ich habe den Leuten gerade erzählt, also Supernatural weiter sehr gut und weiterhin sehr gut und ich plane da heute noch ein bisschen weiter zu gucken und dann habe ich hier gerade auf Bild.de eine sehr interessante News gefunden, mit der wir die heutige Kein Sendung. Wunder, dass deine Grammatik nichts mehr taugt, wenn du solche Seiten dir anguckst. Und mit dieser fantastisch interessanten Meldung wollen wir diese Ausgabe beenden, beziehungsweise Thomas beendet sie natürlich wieder mit seinen Worten. Eine Maus hat meine Mutter im Krankenhaus angenagt. Ja. Ja, was soll ich dazu Die alte Dame wurde in der Klinik von einer Maus angenagt. Also ich fand die Witze von NXT lustiger. Als seine Schwester nachts im Zimmer 136 der Senioren nach dem Rechten schauen wollte, saß auf dem Gesicht der Patientin eine Maus. Und dazu ein sehr interessantes Bild. Okay, das reicht auch schon. Thomas, du darfst gleich deine Endwörtchen sagen, die du ja immer so gerne runterleierst. Und damit beenden wir dann unsere heutige Sendung.